Also die Kekse, die deine Oma mit gebacken hat, sind ziemlich lecker. Finde ich auch. Ich mag auch, auch wenn es ein bisschen anzüglich klingt, ich mag ja Spritzgebäck. Spritzgebäck, haha, lustig, 12 Jahre alt. Spritzgebäck finde ich ziemlich lustig. Was ist denn bitte? Oh. Was denn? Oh Gott, Max. Das mal bei Spritzgebäck gleich wieder an was anzüglich, ey. Ist ja. Was laber ich da anzüglich? Doch nicht an das, was du jetzt gedacht hast. Oh Max, du bist doch manchmal so 12 Jahre alt. Ich habe das deswegen daran gedacht, weil das daran erinnert, dass ein Mann ejakuliert. Ja. Das ist klar. Alter. Aber das. Ich würde ja bei Spritzgebäck bekommt der Ausdruck Kekse wichsen ganz andere Bedeutung. Was gibt den Ausdruck Kekse wichsen? Du kennst Kekse wichsen nicht? Nee. Oh Gott, das ist so ein Kinderspiel. Da stellt man sich so im Kreis mit mehreren Jungs, das machen also wirklich so 14-jährige Kinder oder sowas, stellen sich unseren Doppelkeks oder irgendwas, nehmen den auseinander, legen den dahin. Ja, und dann holt er sich einen runter. Ja. Und derjenige, der zuletzt abspritzt, muss den Keks essen. Also auf den Keks, ne? Ist ja klar. Max, ist ein wunderbares Spiel. Ja, bin ich Gott sei Dank drum rumgekommen als Kind. Ja, ich kannte es bisher noch gar nicht. Ich habe da mal auch nichts verpasst. Dafür können wir heute mit fast 30 und fast 20 Spritzgebäck essen. Ja, klar vorzuziehen. Ja, Spritzgebäck. Spritzgebäck. Nochmal, nochmal eins. Danke hier, sehr. Lange Spritzgebäck. Ja, fang an. Noch mit Kekse im Mund. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem Kekse essenden Spritzgebäck-Podcast. Ich bin der spritzige Steffen und bei mir ist der nicht so spritzige, weil nicht Kekswix kennende Max. Hallo. Ja, genau. Hallo, Steffen. Das klingt jetzt sehr so klischee-mäßig. Ja, wir machen einen Podcast. Und essen dabei Spritzgebäck. Spritzgebäck. Neben aufkauen. Ja, komm an. Leute hassen das, wenn du während des Podcasts isst. Die mögen das Geschmatze nicht, die mögen das Gekauen nicht. Und so weiter und so fort. Oh, Steffen. Ja, gut, fangen wir endlich mal an. In letzter Zeit hat man ja viel über die neuen Events bei Marvel und DC gelesen, die das nächste Jahr rauskommen sollen. Mhm. Das ist einmal DC Convergence in April 2015 und im Mai das neue Marvel Secret Wars. Neues Marvel Secret Wars? Ja, es kommt mir so bekannt vor. Ja, ja. Du hattest ja schon mal über das Secret Wars von 1984 geredet. Lustigerweise, weit bevor ich wusste, dass Marvel ein weiteres Secret Wars machen würde, da habe ich diesen Beitrag damals vorbereitet. Und war dann in der Vorbereitung, wie 3 oder 4 Tage vor der Aufnahme kam dann die News, Marvel macht nächstes Jahr nochmal Secret Wars. Nicht, dass Leute mich jetzt irgendwie ankacken nach dem Motto, nein, du hast es immer nur deswegen gemacht, weil Marvel im nächsten Jahr nochmal Secret Wars macht. Bitte, bitte. Nee, das war komplett unzusammenhängend. Aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Was ist Convergence? Also du musst dir im Prinzip vorstellen, DC hat ein Event vorbereitet, um 2 Monate zu überbrücken. Und zwar ziehen die von New York nach Burbank, Kalifornien. Burbank ist bekannt für die ganzen Filmstudios. Disney hat eine ganze Zeit lang mal in Burbank gesessen und so weiter und so fort. Und halt eben für diese 2 Monate hat DC eben diesen Event vorbereitet, um halt die Redakteure zu entlasten. Danach sollen wahrscheinlich bestimmte Redaktionsposten auch nochmal anders belegt werden, weil natürlich auch nicht alle Leute von New York mit nach Burbank rübergehen können und dementsprechend, jetzt habe ich so Krümmel vom mitgehen können und dementsprechend müssen da bestimmt nochmal einige Posten neu besetzt werden. Und um diese Zeit eben zu überbrücken, gibt es im April und im Mai 2015 eben diesen Event. Das war auch eine Sache, da hattest du dich, glaube ich, mal da noch ein bisschen verhoben, als du meintest, oh mein Gott, mit 89 Heften, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, dann wird der Event bestimmt lange dauern und naja, so ist es nicht ganz. Nämlich werden die laufenden Serien alle, also wirklich restlos alle laufenden Serien, zumindest in DC Superhelden Linie, werden da unterbrochen. Das heißt, kein Batman, kein Superman, kein irgendwas. Und dafür gibt es dann eben diesen wöchentlichen Event, der startet. Und das ist kein April-Scherz am 1. April. Ja. Vielleicht hofft man da drauf, dass es ein April-Scherz ist, aber dafür ist es ein bisschen zu konkret, aber da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Dieser wöchentliche Event hat dann 9 Hefte, also von 0 bis 8. Und ja, jetzt müsste man sagen, ja, frech doch eigentlich auch, ne? Nee. DC hat noch 40 zweiteilige Minis im Angebot. Sodass man also mit den 9 Heften der Hauptserie auf 89 Hefte kommt. Ja, wenn man das alles irgendwie lesen möchte, dann hat man ganz schön viel zu tun. Ich habe mal so überschlagen, sollten die Hefte alle 3 Dollar kosten, ist man fast 300 Dollar los. Wenn man alles lesen möchte, spart euch das. Aber wir kommen da auch gleich nochmal zu, was man sich sparen kann und was nicht. Im Groben geht die Story ungefähr so, dass, also man hat das gesehen bei Booster Gold, dass irgendein Brainiac aus irgendeiner alternativen Zeitlinie, weiß der Geier, wo der herkommt, angefangen ist, so einzelne Städte aus alten Kontinuitäten zusammenzusammeln. Man hat Hub City gesehen auch von Erde 4, Booster Gold war bei Commandy, Booster Gold war bei irgendeiner Random Legion of Superheroes, wo ich nicht genau sagen könnte, wo sie herkommt, weil so gut kenne ich mich damit nicht aus. Also er hat einiges von der alten DC-Kontinuität gesehen, unter anderem auch ganz zu Anfang schon Gotham by Gaslight, was ich ganz witzig fand. Und das ist tatsächlich dann auch das, wie Convergence funktioniert. Das heißt, man hat einen Planeten, der heißt Blood Moon, der ist auch schon in Erscheinung getreten in Future's End, weil Monster, Godzilla, Brainiac da irgendwie doch rumfliegt und das ist so seine Welt. Also man hat das kurzzeitig schon gesehen. Im Prinzip, der Begriff Convergence sagt das ja auch schon so ein bisschen, das heißt nämlich Annäherung, Zusammenführung, so kann man das nennen. Und genau das ist, was passiert, da werden einfach alte Kontinuitäten zusammengeführt und dann eben aufeinander gejagt. DC hat ein Bild veröffentlicht, auf dem schon einiges zu sehen war. Also einerseits dieser neue Villain Telos oder Telos, je nachdem. Telos. Telos oder griechisch Ende oder Ziel. Oh, gut, da ist jemand vorbereitet. klingt auch irgendwie griechisch. Vielleicht ist er auch gerne Dothraki. So, und hinter ihm sind halt so Waben oder so kleine Platten oder wie man das nennt, Fliesen mit vielen verschiedenen Universen. Da gibt es so ein paar Highlights, also der Red Son Superman, Commandy, eine Futures End Erde, also aus der 35 Years Later Ebene, Flashpoint, Kingdom Come, Justice Riders, die 2000er Jahre Kontinuität um die Final Crisis circa, dann die 90er Jahre Kontinuität um die Zero Hour, Earth 2, Earth 3, Earth Vampir Batman, das Tangent Universe, Erde X, Erde 4, das Wildstorm-Universum, Erde S, Erde C, 1 Million und irgendeine wahrscheinlich Pre-Crisis Legion of Superheroes. Weiß der Geier. Und ich konnte mir da nicht wirklich was drunter vorstellen, bis eben jetzt die letzte Meldung kam von DC, nämlich jetzt darfst du. Ja, DC hat schon die ersten Miniseries angekündigt und die spielen eigentlich alle im alten DC-Universum, beziehungsweise mit den Charakteren aus dem alten DC-Universum. Da wäre einmal von Dan Jurgens Superman. Jurgens! Ja. Und in dieser Geschichte bekommt Superman tatsächlich zusammen mit Lois Lane ein Kind. Dann von Tom Payer kommt The Atom. Da kommt raus, dass der asiatische Atom Ryan Choi noch lebt und die beiden bekämpfen Deathstroke. Dann Stephanie Brown ist zurück als Batgirl, geschrieben von Alisa Quitney. Wer ist das? Alisa Quitney, Nein, Batgirl. Nein. Du hast doch damals Batgirl mit Stephanie Brown ja, gelesen. Ja, wer ist Alisa Quitten-Marmelade? Wer ist das? Irgendein neuer DC-Autor. Ich habe auch noch nicht von der gehört. Das klingt weiblich, aber man weiß es auch nicht. Ja. Okay, weiter. Auf jeden Fall, da kämpft Batgirl zusammen mit Red Robin und Black Bat gegen den Flashpoint Catman. Ja. Dann Nightwing und Oracle mit Gail Simone als Autorin. Endlich mal jemanden, den man... Ja, okay, Dan Jurgens... Jurgens! Dan Jurgens kennt man auch wohl, aber Gail Simone ist einer der weiteren größeren Namen da jetzt. Da geht die auch weiter auf die Beziehung zwischen Nightwing und Oracle ein, die für viele Fans halt im New 52-Universum viel zu kurz gekommen ist. Ja, weil es Oracle da auch gar nicht gibt, du Banane. Aber Barbara Gordon. Was? Als Batgirl. Ja, aber das ist ein kleines Mädchen. Also was hat Nightwing von... Was? Haben die beiden sich immer... Natürlich ist Barbara Gordon da noch ein kleines 17 da, oder was? Wie alt ist sie da? Sicher? Ja, das ist noch, die ist noch voll jung. Na egal, ich hab's nie wirklich gelesen. Ja, ich auch nicht. Auf jeden Fall kämpfen die da gegen Flashpoint, Hawkman und Hawkwoman. Mhm. Dann gibt es da die Miniserie Speed Force von Tony Bedard. Tony Bedard hat jetzt New 52 Supergirl geschrieben. Ach so. Das hat mir sehr gut gefallen, was er da gemacht hat, ja. Wally West ist da der Flash und er hat auch seine beiden Kinder wieder dabei. Mhm. Der Junge hatte ja irgendwann da seine Kräfte verloren. Die hat er jetzt anscheinend wieder zurück. Und zusammen halt mit seiner Schwester und seinem Vater kämpfen die gegen Flashpoint Wonder Woman. Das sind dann aber die die Kids, die kommen ja aus der Zukunft dann, aus dieser 31. Jahrhundert Kontinuität, ne? Die ja. West Kids, meine ich. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut mit Flash aus. Das sind die Twins von Wally West, habe ich richtig verstanden, ja. Ne? Okay. Die Speed Force Twins. Mhm. Speed Twins. Wie sind sie noch? Ja, genau. Dann gibt's das Buch Titans von Fabian Nicieza. Nicieza, wir kennen Fabian Nicieza aus der letzten Sendung. Der hat ja mit Rob Liefeld damals Deadpool erfunden. Oh. Genau, Nicieza. Ich denke, er wird Nicieza ausgesprochen, anders wüsste ich es nicht. Ja, okay. Deadpool Fabian, genau. Da sind halt die alten Titans dabei, Starfire, Donna Troy und Roy Harper. Roy Harper bekommt nochmal irgendwie eine Chance, seine Tochter irgendwie zu retten. Liam Harper, die war ja irgendwann mal in irgendeinem Event umgekommen. Ja. Wobei, da habe ich gehört, Nicieza hätte auf seinem eigenen Account bei Facebook oder Twitter gesagt, die Solicitation sei so, wie sie da stünde, nicht richtig. Also, mal gucken, was da noch so kommt. Ja, das klingt schon sehr enttäuschend. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh ja, Roy Harper muss sich zwischen seinem Team und seiner Tochter entscheiden. Roy Harper ist ein Junkie! Ach nee, warte. Ja, und er war halt irgendwie lange Zeit im Ruhestand, nachdem er den Arm verloren hat und wieder auf Droge war, keine Ahnung. Ist doch kein Wunder, wenn du dann da mal Sachen reinspritzt, verlierst du irgendwann deinen Arm. Dann fällt er einfach abends irgendwann ab, so plumps. Mhm. Wo ist er? Hier ist doch noch ein namhafter Schreiber, Greg Rucker. Greg Rucker, genau. Macht The Question. Und da kämpft Two-Face gegen Two-Face. Wo ist der Two-Face von der normalen alten DC-Erde? Hat noch Unterstützung von René Montoya halt, The Question. Der Nachfolger von... The Question. Ja, The Question. Wie hieß er nochmal mit in der bürgerlichen Identität? Das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich wusste es eigentlich immer, aber... Das Problem ist, dass der in der aktuellen Kontinuität ja immer als The Question adressiert wird. Und dass der hatte eigentlich keine bürgerliche Identität mehr. Dem haben sie ihn ja genommen. Deswegen, ich habe The Question in der alten Serie, ich habe, glaube ich, irgendwas von Steve Ditko aus den 70ern gelesen. Mm. Das erste Volume bei DC, nachdem das bei Charlton ja rausgegangen ist. Das haben wir viel zu sphärisch, als dass ich jetzt sagen könnte, genau wie der heißt. The Question is, what is the question? Ja, dann Ron Mars, von dem ich noch nie gehört habe, schreibt Batman und Robin. Da sind... Bruce und Damian geraten mit Red Hood aneinander und bekämpfen dann irgendwelche Extremists. Extremists sind mückigerweise die Handlanger vom neuen Brainiac. Ich habe keine Ahnung. Die Extremists sind, das ist ganz lustig, die kommen aus einer alten Serie namens Lord Havoc and the Extremists. Aha. Das sind, also damals waren das Avengers Verarschungen. Also Lord Havoc and the Extremis war im Prinzip die neue Erde 8. Die haben wir ja in Multiversity schon gesehen. Und auch Lord Havoc. Aber dort heißen die Avengers inzwischen irgendwie The Rampaging Retaliators oder irgendwie sowas. Lord Havoc ist jetzt nicht mehr dieser bullige Stiermutant, sondern ist ähnlich wie Dr. Doom, sieht aktuell aus. Aber diese Extremists kommen originär aus Lord Havoc and the Extremists. Die Serie ist damals gelaufen circa zu Countdown. Mitten in Countdown. Ah, das ist ja cool. Daher kommen die Charaktere. Das sollen angeblich, wenn ich das richtig verstanden habe, die Handlanger von Talos oder Brainiac sein, wie du gerade sagtest. Mhm. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber in dem Fall, die Charaktere gab es zu Countdown damals. Das erinnert mich jetzt an den alten Justice League Cartoon. Da haben die auch mal gegen so Verarschen von Marvel-Schurken gekämpft. Da war dann Sabertooth, ein Dr. Doom, ja, ja. Dr. Octopus. Und The Squid. Mamamoo. Genau. The Squid war dann Dr. Octopus. The Squid ist jetzt neulich nochmal aufgetaucht, was ich gelesen hatte in irgendeinem Authority-Comic. Das habe ich, glaube ich, gestern erst gelesen. Und das sind alles Charaktere aus diesem Extremists-Universum. Lord Havoc and Extremist ist eine der schlechtesten Comic-Serien, die ich in meinem ganzen Leben jemals gelesen habe. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Sollten mal 8 Hefte werden. DC hat gemerkt, verkauft sich nicht gut, dann haben sie im 6. Heft ungefähr 2,5 Hefte erzählen wollen und was vorher schon total verschwurbelt angefangen wurde, wurde noch komplett verschwurbelt zu Ende gebracht. Ganz schlimm. Dann, darauf freust du dich besonders, Hardy Quinn von Steve Pack. Steve Pack, genau. Ja, da kämpfen zusammen Hardy, Ivy und Catwoman, halt die Gotham Sirens wieder vereint, gegen, und das ist jetzt ganz besonders cool, Captain Carrot. Achso, ich dachte gegen Plastic Man. Verfluchte Inzucht. Ja, Captain Carrot, ja. Ich hatte dir schon von erzählt. Und es ist ganz spannend, weil es scheint wirklich der originale Earth-C, Erde 26, also Earth-C, wir bleiben bei der alten Bezeichnung, Erde-C, Captain Carrot zu sein. Ein Bild dazu gab es noch nicht, aber er ist eben auch tatsächlich, also die alte Zoo-Crew ist mit auf diesem Bild von Convergence drauf. Genau. Ja, das waren, glaube ich, alle, ne? Nee, da kommt noch Justice League von Frank Thierry. Da. Dragons! Okay. Frank Thierry. Ja, Supergirl, Satana, Jade und Jesse Quick kämpfen gegen den Flashpoint Aquaman. Ich glaube, Jesse Quick hat irgendwie ein Baby bekommen. Ja, die haben, was ich gelesen hatte, dass die irgendwie, irgendwie Kindpinkeln machen. Ich glaube, so heißt das. Ja, Babyshower. Babyshower, und das im Deutschen heißt das Kindpinkeln. Das ist so dieses, ja, so heißt es, glaube ich, wirklich. Igitt. Ja, irgendwie sowas. Kind pinkeln lassen. Und das dann, wenn das Kind da kommt, kriegen die Mädels dann Geschenke und dann gibt's Vibratoren und Cremes und was? Nee, das war was anderes. So. Ach, Mann, das ist die Nerd-Nerd-Nerd-Fäkal-Sendung. Was? Nur wegen Sprintgebäck, was ist denn hier los? Nerd-Nerd-Fäkal-Edition. Ja, das sind im Prinzip die ersten Weeklies aus der ersten Woche. Ja. 10 Stück. Wer jetzt rechnen kann, 4 Wochen, 10 Weeklies. Da kommt er auf 40 Hefte. Mal 2 sind 80, plus 9 sind 89. 89 Comic-Hefte! Wow! Okay. Dieser Zusammenschluss, diese einzelnen Kontinente sind Erden aus alten Kontinuitäten. Teilweise sind die Charaktere auch schon irgendwie ein Jahr in diesem Dom, in diesen Kugeln, oder wie sagt man Dom, in diesen Kuppeln, unter diesen Kuppeln gefangen. Ja, Dome haben die, glaube ich, geschrieben in den Solicitations. Genau, unter diesen Domes gefangen und sind da also schon eine Zeit und werden dann plötzlich dann eben durch diese Annäherungen, Convergences dann bedroht. Und allein diese verschiedenen Planetenteile und Städten auf diesem Planeten, das erinnert so an das erste Secret Wars von Marvel damals. Dieser Kampf zwischen den Multiversen und den einzelnen Charakteren aus dem Multiverse erinnert auch so ein bisschen an Countdown Arena. Und Countdown Arena war dann, ich glaube auch während Countdown, das sagt der Name ja schon, und das war die Geschichte, wo Monarch dann durchs Multiverse gegangen ist und sich irgendwie seine Superheldentruppe zusammenschließen musste. Das Ganze war genauso wie Lord Havoc and the Extremist ziemlich blöd. Ja. Einen einzigen interessanten Gag gab es dann irgendwann, weil die Atom, denn da gab es dann irgendwann 20 verschiedene Atoms, die haben dann alle auf Monarch eingeprügelt. Monarch war ja selber eine alternative Version von Captain Atom. Und ich glaube, das einzige wirklich lustige Äquivalent war dann wirklich so eine Art Hulk-Atom, der dann irgendwann meinte so, Atom Smash! Und dann auf Monarch rumprügelte. Nur muss ich ganz ehrlich sagen, bei Secret Wars halte ich mich dann doch nächstes Jahr lieber an das Marvel Secret Wars nächstes Jahr. Und das ist da irgendwie geiler. Erzähl mal. Ja, das Marvel Secret Wars wird geschrieben von Jonathan Hickman und Izzat Ribic. kommt raus im Mai 2015 und besteht insgesamt aus 12 Ausgaben. Ja, war schon von sehr langer Hand geplant, noch lange vor Hickman damals dann die Avengers geschrieben hat. 2012 war das, glaube ich. Und im Moment so wurde von Dan Buckley irgendwie so... Dan Buckley, irgendwie so ein Redakteur bei Marvel, hat behauptet, jede Story im Moment in Marvel, die da irgendwo läuft, führt auch wirklich dann zu diesen Secret Wars hin. Mhm. Das ist eine ziemlich große Behauptung. Ich lese ja einiges bei Marvel derzeit und ich sag mal so, bei den Fantastic Four sieht man Auswirkungen, bei den Inhumans sieht man Auswirkungen, bei Spider-Man sowieso, das ist ja momentan Spider-Verse angesagt. Avengers und New Avengers, da passiert eigentlich die ganze Scheiße, weil das Multiverse ja in den Heften zusammenbricht. Ja. Ne? Also das stimmt schon, was ich von Marvel gelesen, Ultimate FF, da kommen wir gleich nochmal zu, da ganz, ganz direkt. Ne? Ja. Vor kurzem ist dann dieser Battleworld Trailer rausgekommen. In All New X-Men besonders, weil das die All New X-Men, also die jungen X-Men, sind gerade im Ultimate-Universum unterwegs. Ne? Also natürlich, du kannst diesen Multiverse Clash, den merkst du, also bei den Serien, die ich derzeit lese, merkst du das. Definitiv. Das ist nicht nur eine Behauptung. Letztens ist dieser Battleworld-Trailer dann rausgekommen und dann sieht man halt auch so eine Karte, die so in so verschiedene Bereiche eingeteilt ist. Ja, so Kontinente, und, Regionen, ja, Länder. Ja, Kontinente, Regionen, Länder und dann werden diese einzelnen Realitäten aus dem Marvel-Universum halt dann da in die einzelnen Gebiete eingeteilt. Und das sind im Prinzip, so kann man das sehen, teilweise alternative Zeitlinien, Events, House of M, weiß ich nicht, eine Realität, wo Spider-Man auch verheiratet ist und seine Tochter hat, die dann in One More Day dann irgendwann auch mal aus der Zukunft dann in seine... Also man geht da sehr weit zurück. Civil War, also es ist nicht irgendwie eine neue Civil War-Reihe, sondern es ist nur ein Teil dieses großen Events. Und was gibt's dann noch? Years of Future Past, also so ein Rückblick auf damals, auf diese Days of Future Past und Days of Future Present Events. Dann X-Men 1992, halt so gezeichnet wie die alte X-Men TV-Serie. Yeah. Was haben wir noch? Eine Sache, wo ich ziemlich mich drauf freue, ist Age of Ultron versus Marvel Zombies. Das ist eine Geschichte oder eine Welt, die da passiert. Also diese beiden komplett multiversigen Events, die es damals gegeben hat. Und Marvel Zombies ist sowieso mit einer meiner Lieblingsreihen bei Marvel derzeit. Oder durchgehend eigentlich. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und was ich ganz bezeichnend finde, tatsächlich Ultimate Marvel The End. Ja. Das heißt, das ultimative Universum soll womöglich zu Ende geführt werden. Das war ungefähr jetzt so ein Überblick über Marvel Secret Wars. Ich frage mich dann einfach, so, wer hat davon wem abgeguckt? Und im Internet gab es halt so ein bisschen die Theorie, ja, es gibt ja bloß sieben Geschichten auf der Welt, die man erzählen kann. Und in den letzten paar Jahren, weiß ich nicht, gucken die beiden großen Verlagen ständig voneinander ab. Mhm. So und fast schon so sehr, dass sich die kleinen Verlage wirklich dadurch profilieren, gerade so Image oder Dark Horse. Da passiert momentan wirklich der heiße Scheiß. Und es tut mir mal so ein bisschen weh, wenn Marvel und DC immer wieder auf die gleichen Geschichten kommen. Eine Sache, ja? Vor allen Dingen auch diese Idee, dass so Brainiac so Städte oder ganze Landstriche in Gruppe packt, ist ja wirklich steinalt. Ja, das ist... So alt wie Brainiac selbst. Ja, er hat früher einfach Städte halt gesammelt, ist ja der Collector. Städte gesammelt aus dem DC-Universum. Und jetzt geht er halt durchs Multiverse. Mhm. Ne, die Frage ist, woher kommt dieser Brainiac? Was ist das für eine Figur? Weil der New 52 Brainiac ja am Ende von Superman Doomed auch auf ihn getroffen ist. Ne? Steht so ein bisschen im Raum, ob Marvel nach Secret Wars vielleicht einen Reboot macht. Man weiß das nicht so wirklich genau. Das Ende des ultimativen Universums ist auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass man seine Produktlinie verkleinern möchte. Weil es gibt aktuell noch, ich glaube, zwei ultimative Serien, All New Ultimates, das ist sowas wie Young Ultimates, also so Spider-Man, Cloak & Dagger glaube ich nicht mehr, Oh. Ja, so ein Kopfschuss ist ein bisschen böse. Dann, ich glaube, Kitty Pryde, also ist ein bisschen so ein Melting Pot aus dem ultimativen Universum. Wir nehmen alles, was noch irgendwie da ist und packen es in eine Serie. Ich glaube, Black Widow ist da drin, also Spider-Mans Klon. Und dann hast du eben noch Miles Morales, Ultimate Spider-Man. Das führt auch wieder zu nichts. Also die Serie ist auch wieder so bäh. Angeblich sollen die X-Men aus dem 616er-Universum auf eine sogenannte Counter-Erde versetzt werden. Oh. Das klingt also wirklich seltsam, aber ab Januar geht dann also als direkte Folge von Access, was da momentan läuft, eben so eine neue Storyline los, No More Mutants. Erinnert so ein bisschen auch wie an House of M, aber angeblich sollen die X-Men auf diese ominöse Counter-Erde versetzt werden. Und ich denke, das passiert deswegen, weil Disney so ein bisschen die Kontrolle über die Figuren behalten möchte. Und gerade bei den X-Men haben die das nicht. Weil die Kontrolle über die Figuren hat da Fox. Weil Superhelden und Comicfiguren werden ja heutzutage viel, viel stärker in den Filmen definiert. Ja. Zwar haben jetzt die Filme nicht so viel Auswirkungen auf Verkaufszahlen, wie ich gehört habe, aber im Bereich der Superhelden ist es einfach tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich mit irgendwem rede, der keine Comics gelesen hat, aber alle Superheldenfilme kennt, heißt es, ja, aber Spider-Man ist doch so und bei den X-Men ist das doch so. Und ich sitze da und denke so, nee. Ja. Das ist vielleicht in den Filmen so, aber das ist in den Comics ist es halt nicht so. Für mich sind die Comics halt wirklich das Material, wo die herkommen. Wenn man sich's wirklich genau überlegt, ist eine Welt der X-Men auch sehr unlogisch, weil warum sollten die Menschen Angst haben vor den X-Men? Vor den Mutanten? Guck dir Ben Grimm bei den Fantastic Four an. Die sind eigentlich sehr beliebt. Die Fantastic Four in der Bevölkerung. Jeder weiß, wer das ist. Und guck dir Ben Grimm an. Der sieht aus wie ein Klotz. Ne? Also wirklich wie so ein Steinklotz. Wie so ein Steinmonster. Vor dem haben die keine Angst. Vielleicht liegt das daran, dass viele Mutanten noch versteckt leben. Ja, nein, daran liegt es nicht. Weil es gibt im Marvel-Universum Minimum genauso viele Meta-Humans oder Superhelden, wie es Mutanten gibt. Und die Welt der X-Men innerhalb dieses Marvel-Universums funktioniert in sich irgendwie nicht. So, und dementsprechend ist es vielleicht sinnvoll, die beiden Universen auch wirklich zu trennen. Es gibt eigentlich auch immer einmal im Jahr einen großen X-Men-Event und einmal im Jahr einen großen Avengers-Event und dann ist das halt, das sind zwei verschiedene Events und ganz, ganz selten gibt es mal Avengers and X-Men. Ne? Oder Avengers vs. X-Men. Stimmt. Oder Avengers plus X-Men. Ich muss da irgendwie an Grant Morrisons X-Men-Run denken, weil das war ja auch praktisch wie so völlig getrennt, da war irgendwie in den Ausgaben, die ich gelesen habe, war keine einzige irgendwie Bezugnahme zu den Avengers oder so, nix. Nö, die haben ihre Probleme da also wirklich selber gelöst und das fand ich also wesentlich konsequenter als gerade aktuell, wo in jedem zweiten X-Men-Heft ein Avenger rumrennt und zumindest bei den zwei Avengers-Serien, die ich lese und in jedem zweiten Avengers-Team auch X-Men inzwischen drin sind. Ne? Also die sind inzwischen so nah beieinander, die Teams. Ich weiß nicht, Havoc ist, glaube ich, der Anführer der Uncanny Avengers, Entschuldigung. Und in den Avengers selber findest du inzwischen auch Sunspot und Cannonball. So, das sind waren früher, glaube ich, bei den New Mutants waren die früher, glaube ich. Am Ende von diesem Battleworld-Trailer sieht man nämlich diesen Schriftzug All New Marvel. Und nicht einfach nur Marvel Now oder All New Marvel Now oder Avengers Marvel Now oder so ähnlich, sondern einfach wirklich nur All New Marvel. Und man wird sehen, woran das endet. Worin das endet, weil eine Idee wäre einfach wirklich alles komplett auf einen Punkt zu bringen, Spielzeug, Filme, Zeichentrickserien, ein großes Universum zu machen. Irgendwo gerüchteweise gab es auch mal den Gedanken, dass die Comics dann auch ins Filmuniversum überlaufen sollen. Also dass das also die Filme und die Comics eine große Kontinuität ergeben. Das wird nicht funktionieren, aber müssen wir abwarten. Ich bin gespannt, wo das endet. Ein großes Experiment. Ja, gut, dann wollten wir noch über die Folgen von Convergence reden. Genau, kommen. Convergence. Vermute, dass Convergence keine bis wenige in Bedeutung oder Folgen haben wird für die normale DC-Kontinuität. Weil das ist ein Planet, da sind wie diese Flaschenstädte, Kandor-Style, diese Realitäten drauf verhaftet. Das heißt, dass das wirklich großartig Nachwirkungen hat für die normale Kontinuität, kann ich mir nicht vorstellen. Eventuell werden eine Handvoll Charaktere im New 52-Universum zurückbleiben. Das könnte lustig werden, wenn Captain Carrot auf einmal da steht und sagt, so, was mache ich hier? So kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nee. Es passiert dafür einfach wirklich viel zu isoliert. Das ist nur ein Pausenfüller für DC selber, um einmal Luft zu holen, um den Umzug von dem einen Büro ins andere durchziehen zu können und dann wieder neu starten zu können. Was man vor allem auch daran sehen kann, dass ein Event für später 2015 schon angekündigt ist, nämlich dieser sogenannte Anti-Monitor Darkside War. Das ist ja so aus Forever Evil so ein bisschen am Ende rausgeflogen, dass der Anti-Monitor da stand und sagt, Darkseid, schau mir ein, boah! Und das hatte ich ja auch gesagt am Ende von Forever Evil, von unserem Podcast. Und dass das definitiv schon viel zu viel angekündigt, auch wie es bei Batman ungefähr weitergehen wird. Da läuft einfach schon viel zu viel Story. Auch dass man nur vermuten könnte, dass da wirklich ein Ende ist. Ich glaube, Scott Snyder hat auch schon gesagt, dass Batman Eternal danach irgendwann weitergehen wird. Genau, da soll noch irgendwie ein komplett zweiter Story-Arc kommen. Ja. Moment. Batman Eternal Year 2 oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Also wenn das mit Hush zu Ende ist, dass es dann da weitergeht. Genau. Was ich schön finde, ist, dass sich DC so der Geschichte bewusst ist. Da ist eine ganze Menge Fanservice in diesem Event drin. Viele klassische Erden, also klassische Erde 3, klassische Erde 2 mit Jay Garrick und also dem Pottdeckel Flash und den Kindern von Green Lantern, also Shade und Obsidian. Nee, Jade und Obsidian, so rum. Und die sind da mit dabei. Dann hast du, wie gesagt, also das ist wirklich purer Fanservice. Das Tangent Universe. Ne? Ich hätte gerne mehr vom Tangent Universe gelesen, weil das Tangent Universe ist eigentlich das, was Ultimate DC immer war. Dann hast du natürlich auch dieses Flashpoint-Universum, wo sie nochmal hingehen. Commandy ist dabei. Aber das sind alles so Fanlieblinge. Mhm. Jeder hat so, das sind also wirklich genau die Sachen, wo man sagen könnte, so hey, das ist genau die Realität, die mir früher viel Spaß gemacht hat. Ich für meinen Teil, gerade von den ersten 10 Ankündigungen, maximal würde ich lesen Harley Quinn gegen Captain Carrot, weil das kann ein ziemliches Cartoon-Slugfest werden, ne, wo sich zwei so cartoonartige Charaktere auf die Mütze hauen. Das wäre so eigentlich die eine Serie, wo ich wirklich sagen würde, ich möchte es weiterlesen. Wie sieht es bei dir aus? Wahrscheinlich Batman und Robin? Ja, Batman und Robin ist klar. Dann Titans wollte ich ursprünglich lesen, bin ich mir aber nicht mehr so sicher, wo du schon das gesagt hast mit was der Autor angekündigt hat. Dann Speed Force finde ich eigentlich ganz lustig. Ja. So, Wally West halt, das ist auch der Flash, den ich eigentlich so von früher kenne. Hat eigentlich gerade erst jetzt, wäre ich wirklich mit Barry Allen warm, halt auch durch die TV-Serie, dass das so ein bisschen mehr so mein Flash wird, wo das zuvor Wally West war, weil der halt auch in der Justice League Cartoon-Serie war. Ja. Dann Nightwing und Oracle klingt ganz lustig. Ja, vielleicht noch Batgirl mit Stephanie Brown. Ja, wir müssen nochmal abwarten, was in Woche 2 dabei ist, bis Aufnahmetermin noch nicht so viel raus. Da können wir dann vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen was zu sagen oder in der späteren Folge. Aber so von den ersten 10 muss ich ganz ehrlich sagen, so dass nur diese eine Serie für mich in Frage kommt. Kannst du dir vorstellen, dass in den Comics von Convergence dann auch wieder Comic-Kreative auftauchen? Das war im Silver Age ja fast üblich, dass die Superhelden auf Earth Prime waren und dann so Leute wie Julie Schwartz oder andere Autoren und Zeichner dann in den Comics rumgelaufen sind. Kannst du dir vorstellen, dass das hier genauso ist? Also ich rechne nicht damit. Vielleicht mal irgendwann kurz in einer der Miniseries oder irgendwann, vielleicht in der Hauptserie irgendwann, die mal auf... Weil wenn du dir das Bild anguckst, also. Das ist ganz witzig, wenn du dir dieses Bild anguckst, da siehst du überall zwischendurch so normale Menschen, die auf der Straße stehen. Und hier am Knie von Telos, siehst du einen Typ mit der Brille und einen Typ mit der Glatze. Oh. Ne? Da. Ne, hier ist die Brille und hier ist die Glatze. Und Typ mit der Glatze, so vom Gesicht her, man sieht ihn nur ganz eben, so mit dem Auge... Vielleicht ein Öhrchen und dann darunter eben der Typ mit seiner Kindpartie. Das könnte Grant Morrison sein. Also das ist ganz klar Lex Luthor und Dr. Savannah. Das war ein Scherz. Das ist nicht wahr. Also ich fände es lustig. Ich würde mir auch wünschen, man hätte nochmal eine Geschichte mit der klassischen Authority, weil ich bin gerade dabei, die Authority ein bisschen aufzuholen. Hab gestern noch irgendwie Sachen aus dem zweiten Volume gelesen, mich totgelacht. Und dann nochmal gerade auch diese eine Garth Ennis Run hier, More Cav, habe ich auch noch gelesen die Tage. Ich würde mich freuen, wenn die klassische Authority nochmal, die klassische DC Wildstorm Authority, muss man dazu sagen, weil ich glaube, vor DC Wildstorm gab es die nicht, da gab es nur Stormwatch beim Image. Na egal. Da würde ich mich noch drauf freuen, aber ansonsten vielleicht, weiß ich nicht, wenn sowas gäbe wie neues Crime Syndicate gegen altes Crime Syndicate, das fände ich lustig. Aber das alte Crime Syndicate, das neue Crime Syndicate ist ja irgendwie auf der New-52-Erde unterwegs. Ja. Aber das alte Crime Syndicate ist ja auf jeden Fall dabei. Ist auf jeden Fall dabei, mal gucken, in welchem Rahmen. Und ob ich jetzt irgendwie Convergence, den Hauptevent, lesen möchte. Also ganz ehrlich, ich habe beschlossen, das doof zu finden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das doof. Secret Wars, mal gucken, wie es aussieht. 12 Hefte kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, da passieren die Sachen auch tatsächlich nur in Secret Wars und nicht noch in allen anderen Heften daneben her. Natürlich wird es wieder Tie-Ins geben, ist ganz klar, aber das ist relativ für sich. Aber dieses Convergence-Ding, das, ich finde das doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss das auch nicht lesen. Ich könnte es mir auch sparen und in den 2 Monaten einfach komplett ignorieren, dass wir da DC Comics veröffentlicht werden. Also, und vielleicht Sachen von Image lesen in den 2 Monaten. Oder Dark Horse oder irgendwas schwurbelig Independent-Style. Also bei Marvel fehlt mir einfach so die Verbindung zu vielen der Welten da. Das Einzige, höchstens noch zu den Ultimates, so das Ultimate-Universum. Und halt DC Convergence würde ich vor allen Dingen lesen wegen der Pre-Reboot-Erde. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, DCU, ne? Das ist, glaube ich, auch das, worauf DC da setzt. Das sind nämlich gerade in der ersten Woche sind so viele Sachen drin. Donna Troy, Wally West, Superman, Lois Lane kriegen Kind, klassische Gotham Sirens, Harley Quinn, Captain Carrot. Das sind genau die Sachen drin, wonach die Leute in den letzten 3 Jahren New 52 am lautesten geschrien haben. Stimmt. Das sind gerade in der ersten Woche. Wie es in der zweiten Woche aussieht, weiß ich nicht. Aber das sind genau diese Sachen in der ersten Woche. Das ist purer, jedes einzelne davon, wirklich. Ne, so guck dir diese Hefte an, jedes einzelne davon hat irgendwo einen Fanservice plus Flashpoint. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist wirklich nur reines Hypen, gerade die erste Woche. Deswegen kommt diese Ankündigung auch so früh. Ich meine, dass die ihre Comic-Events früh ankündigen, um schon mal so ein bisschen The Hype Train is coming zu machen. So, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keinen Nerv drauf. Also ich habe auf diesen Fanservice keinen Bock. Ich möchte solche Geschichten wegen meiner Multiverse einmal im Jahr. Genau wie damals Justice League JSA. Total, hatte ich total Bock drauf, einmal im Jahr. Aber dieses Fanservice-Gelaber jetzt, zumindest in der ersten Woche, wie es danach aussieht, weiß ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Und mich erinnert das Ganze auch zu stark an Countdown Arena und das hat wehgetan. Also Countdown Arena ist einfach nur noch, weiß ich nicht, 3 Wonder Woman hauen sich aufs Maul, 3 Blue Beetles hauen sich aufs Maul, dann 3 verschiedene Green Lanterns hauen sich aufs Maul. Ach, ups, einer von den Green Lanterns ist übrigens Bruce Wayne. Ja, einer von den Green Lanterns hieß halt eben Bruce Wayne in der normalen Identität. Ja, naja, auch irgendwie so viele Autoren dabei, die ich nicht so kenne. Also die haben nicht unbedingt... Ja, große Namen sind immer wieder mal dazwischen dabei, aber halt dann auch es ist, so. Es ist ja auch nur die erste Woche und du musst dir, ich glaube, maßgeblich für die Hauptserie sind verantwortlich Scott Lobdell und ein Fernsehautor John King oder irgendwie sowas. Also warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Jeff King. Ne? Und da haben sie schon gesagt, ja, er ist Fernsehautor und guckt von außen auf die Comics und hat einen ganz tollen Blick dafür. Das ist ein Pausenfüller, der da gemacht wird. Ne, Gail Simone hatte jetzt in den letzten 1,5 Jahren in der New 52 nicht so viel zu tun. Ne? Da konnten sie noch mal 1-2 Hefte aufs Auge drücken. Schreib das noch mal. Ne? Was hat die Frau bei Twitter gestöhnt? Es ist 3 Uhr nachts und ich schreibe. Danke, Gesellschaft. Ne? Wo ich gedacht habe, ja, such dir einen anderen Job. Ne? Das sind genau diese Namen. Tony Bedard hat irgendwann in der Folge von Wayne's Comics dann auch mal gesagt, er wäre jetzt an einer Crisis dran oder an irgendeiner Sache, die jetzt... Was ist das für ein Geräusch? Mein Gott, die Welt geht unter. Nein. Ja. Das ist die Sinnflut. Ah, ich werde nie erfahren, wie Convergence ist. Wir machen hier mal ein P drunter. Ja. Weil ich glaube, wir können hier nicht so viel zu sagen. Wir sind durch. Es bleibt spannend, aber ich bin skeptisch. Everything is Batman. Everything is cool when you're Batman. Everything is Batman. Because of Batman. Gerda salzte nach. So. Ja, dann haben wir natürlich noch ein paar Comics gelesen. Machen wir ja auch noch. Ist ja hier ein Comic-Podcast. Ist naheliegend, ne? Ja. Ich fange an mit der zweiten Ausgabe der neuen Lobo-Serie. Im zweiten Heft von Lobo erhält Nubo, ich nenne ihn ab heute Nubo, weil es ist der neue Lobo, Nubo erhält einen vollkommen unnötigen und generischen Supporting-Cast. Yay! Und zwar bestehend aus einem männlichen Mann, einem weiblichen Frau, Mann und einem 14-jährigen Mädel. Und alle sind irgendwelche super, ultra, hochtrainierten Mega-Killer. Keine Ahnung, wo diese Figuren herkommen. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Super blöd, super bescheuert. Und im Laufe des Heftes kämpft Lobo dann gegen Zombies. Geht es noch generischer? Ja. Das ist ja irgendwie wie die erste Ausgabe von Deathstroke. Da hatte er ja auch auf einmal so einen Supporting-Cast, der dann irgendwie in der gleichen Ausgabe schon abgeschlachtet wurde. Ja, ich habe davon gehört. Keine Ahnung. An dem ganzen Heft, das Interessanteste, ist tatsächlich die Rückblende in die Vergangenheit, von Charnia. Ja. Das heißt, man sieht wieder, wie Nubo da unterwegs ist. Er ist da der Anführer der königlichen Armee. So muss man sich das vorstellen. Und Lobo ist tatsächlich, so wie es auch erwartet war, der Titel für diesen Anführer. Das war auch das Problem des neuen Lobos mit dem alten Lobo, weil der alte Lobo, also der originale, das ist super kompliziert, der alte Lobo unter dem Namen Lobo unterwegs war. Weil das ja der Titel des Anführers der Armee ist. Und das war der alte Lobo ja offensichtlich nicht. Und innerhalb, da gibt es ja auch diese großartige Szene aus, ich glaube, Superman Lobo First, aus der ersten Begegnung, wo Superman am Ende fragt, wie heißt du? Und Lobo sagt, Lobo. Und dann sagt Superman, Lobo, so wie Wolf. Und dann sagt Lobo, was ist ein Wolf? So viel zu dem Thema. Und ich warte jetzt in dieser Serie einfach nur noch auf den Moment, wo Lobo wirklich kommt und Charnia vernichtet, weil das ist immer noch in Continuity, also der alte Lobo hat immer noch Charnia zernichtet. Das ist auch in Stormwatch immer wieder Thema gewesen. Das Ärgerliche an der ganzen Sache ist, es ist großartig gezeichnet, also auch der Kampf gegen die Zombies ist super choreografiert, das ist frech, das ist scheiße. Weißt du, einer von den Zombies fällt dann irgendwann seinen Hals aus und ganz groß und gruselig und das Ding wird hinterher verknotet und ist auch irgendwie lustig und pointiert geschrieben und so, ne? Das ist das Ärgerliche an dieser Serie, dass es handwerklich so auf den Punkt ist und alles, was da passiert, ich konnte kotzen. Ich kenne dieses Gefühl. Und der Supporting Cast geht halt auch überhaupt nicht, weil irgendwann sitzt dieses 14-jährige Mädchen an Bord dieses Raumschiffes und macht. Ja, töten. Ich dachte so, ja, bitte, sterbt alle. Rocket Raccoon für Arme, oder? Die Hoffnung, dass Lobo allzu bald eingestellt wird, bleibt aber bestehen. Denn Nubo soll eine wichtige Rolle im Krieg gegen Apocalypse spielen, also Erde 2, Erde 1. Wie komme ich da drauf? Die Fury Pestilence, also einer dieser vier Reiter der Apokalypse, stammt im Original, also ihre Origin, stammt sie von Charnia. Mhm. Und zwar aus dem Erde 2-Universum. Also Charnia Erde 2, Charnia 2, praktisch. Das heißt, dieser Lobo wird zumindest bis zum Ende dieses Krieges zwischen Erde und 1 und Erde 2 weiter bestehen. Weil irgendwie ganz klar ist, so, es wird wahrscheinlich an Lobo, an Nubo hängen, Pestilence zu killen. Diese Story zu erzählen, das kann man sich nicht entgehen lassen. Also ich sehe da einfach wirklich, genau diese Story soll erzählt werden. Ich habe ein bisschen auch die Hoffnung, dass der alte Lobo zurückkehrt. Immer noch. Also jetzt doch. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ja, das war auch schon alles zu dem Heft. Ne, gibt's da auch nichts zu sagen. Ich review Robin Nummer 1 von Chuck Dixon und Tom Grummett. Das ist halt die ganz alte Robin-Serie, damals zur Zeit von Nightfall ungefähr. Mhm. Es fängt damit an, dass... Warte mal kurz. Hörst du das? Das ist der Vogel. Erzähl weiter, ich mach das Fenster zu. Ja, das ist ein Vogel. Der Vogel ist schon wieder da. Ah. Keine Fledermaus. Fledermaus machen nicht... Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Jetzt mal sagst du direkt am Fenster, die Fotze, ey. What does the bat say? Nicht? Ja, okay, die Geschichte fängt an in der Batcave und Tim Drake wird halt von Asbats bedroht. Also John Paul Valley, der derzeit als Batman rumrannte und dann immer mehr den Verstand verloren hat. Mhm. Sieht dann in seinen Wagen den Redbird aus der Bathütte und versteckt den dann in so einer Hütte irgendwo im Park von Gotham. Da hattest du gesagt, welcher Robin das ist? Ich hatte gerade nicht zugehört. Tim Drake. Tim Drake, okay. Ja. Ja, da muss er sich um sein Privatleben kümmern und ist auf dem Gotham Heights Ball mit seiner Freundin Ariana. Der hat ein Privatleben? Wo sind wir hier bei Marvel? Ja, das kann man durchaus vergleichen, so ein bisschen. Ja. Das sind die 90er halt, ne? Ja, aber so gerade zu dem gleichen Zeitpunkt beschließt eine Autoschieber-Gang diesen Ball dann halt zu überfallen, weil da irgendwie die ganzen Kids mit den teuren Autos ihrer Eltern auffahren. Mhm. Das ist halt auch so eine gehobene Schule für die reichen Kinder aus Gotham. Oh. Ja, Tim Drake kommt dann irgendwie auf die Spur von der Bande. Ich glaube, die ja, die attackieren kurz diesen Ball und er rennt denen hinterher. Wird dann aber mit von Sheriff Deputy Smith genannt Shotgun konfrontiert, der ihn dann irgendwie festnehmen will. Das ist 1993, hattest du gesagt, ne? Ja, das kommt wohl so hin, zur Zeit von Nightfall. Ja, ja. Ist ja jetzt 20 Jahre her. Unterscheidet sich das Storytelling stark von dem, was heute geboten wird? Das ist eine interessante Frage. Es ist irgendwie nicht ganz so düster. Also du hast... ich meinte jetzt auch nicht unbedingt nur die New 52, sondern so grundsätzlich. Natürlich, die New 52 ist super düster und nihilistisch, klar, aber... ja, ich sehe so ganz... Ich glaube, die Frage beantwortet sich damit dann auch selbst. Ja, also nett gezeichnet ist die Ausgabe, gefällt mir auch wohl ganz gut. Halt, was ich auch meinte, dass es nicht so düster ist, man hat ein paar Farben, muss trotzdem noch Batman. Ich wollte gerade noch sagen, ja, wäre auch schön, wäre auch schlimm, wenn Robins Kostüm nicht mehr rot und schwarz wäre oder rot und grün, ne? Ne. Rot, schwarz, grün irgendwie so. Ne. Ja, okay. Die Story ist auch ganz okay, bloß ich kann mich nicht mit Tim Drake anfreunden. Tut mir leid, ich finde ihn einfach so meh. Und wenn er da als Teenager irgendwie auf dem Schulball rumläuft, dann bin ich schon fast am Gähnen, weil ich will hier einen Superhelden-Comic lesen. So in diesen Teenager-Büchern immer deren Privatleben noch zu sehen. Das funktioniert am besten so, wenn das nur so nebensächlich ist. Ich glaube, die Serie Batman Beyond, die Zeichentrickserie, hat das ganz gut hingekriegt, wo man dann immer nur so ganz ab und zu mal die Familie von Terry McGinnis sah und der die meiste Zeit wirklich dann so als Batman unterwegs war. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ein ganz wichtiges Motiv in Batman Beyond auch immer war, also er in der Schule mit seinen Freunden, also ganz viele Folgen fingen auch einfach damit an, dass die aus der Schule rausgekommen sind und dann beispielsweise die Jokers oder die Royal Flush Gang angegriffen haben und also das Privatleben gerade zu seiner, war es die Freundin? Ich glaube ja. Ja, Max. Max, das war schon wichtig in Batman Beyond. Und vielleicht mag ich einfach auch den Supporting Cast dann, ja. Ja, so, ja, es ist klar, weil DC hat dann ja auch irgendwann angefangen zu versuchen, die Comics so ein bisschen zu marvelisieren. Weil man ja gemerkt hat, dass so dieser Balanceakt zwischen Privatleben und ein Superhelden-Dasein ja ganz gut funktioniert hat. Gerade bei Spider-Man beispielsweise. Das ist ja extrem wichtig. Da hast du ja teilweise fast identisch viele Seiten als Peter Parker wie als Spider-Man. Ich könnte mir noch vorstellen, ein, zwei Ausgaben von der Serie zu lesen, aber so ganz überwältigt war ich nicht von der ersten Ausgabe. Okay. Ich mache was Aktuelles, und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich mir Godhead angucken möchte, den Green Lantern New Gods Event, der aktuell gerade läuft in den New 52 Heften von DC. Und ich habe die erste Ausgabe hier mal exemplarisch auch liegen. Den Rest habe ich nämlich nur digital. Kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, das wäre nicht schlecht. Die erste Ausgabe ist so ein bisschen exemplarisch auch für den Rest der Serie. Es ist also hier Green Lantern New Gods Godhead. Ist ein One-Shot, so als Rahmenhandlung für den ganzen Startpunkt, auch für den ganzen Event. Du hast, was ganz interessant ist, alle Kreativteams der jeweiligen Serien und auch Goran Tachuka, der eine ganze Zeit lang neben Cliff Chiang Wonder Woman gezeichnet hat und dann eben auch mit Orion relativ gut vertraut ist. Die Namen auf dem Cover lesen sich wie folgt: Jensen, Jordan, Venditti, Soul, Bun, Van Sciver, Tachuka, Criss Cross. Ich dachte, das wären so Kinderrapper gewesen. Mhm. Woods und Maiolo. Ich kenne bloß die Hälfte der Leute, weil da ja auch viele neue Charaktere mit drin sind. Man hat in dem Heft relativ häufig Artshifts, was so auf den ersten Blick vielleicht, ich glaube, dir war das gar nicht aufgefallen, ne? So großartig mit den Artshifts. Ich hätte darauf angesprochen und du sagtest dann, ne, das wäre dir gar nicht so negativ aufgefallen, ne? Nein, mich stören Artshifts in der Regel nicht so sehr. Also wenn sie so krass sind wie neulich bei diesem Lobo-Heft mit mit Red Hood und die Outlaws, dann können die wirklich extrem störend sein. Hier fügt sich das Ganze allerdings sehr gut zueinander, weil die Zeichner also insgesamt einfach extrem gut sind. Es ist aber, also mir ist es trotz alledem aufgefallen, wenn auch nicht negativ. Ich gebe euch mal einen Grund, warum ihr dieses erste Heft als Print haben möchtet. Deswegen. Das ist ein Fold-Out auf einer der ersten Seiten, wo du die komplette Source-Wall siehst. Oh, krass. Und das ist im Digitalen. Ich habe das Heft mal im Internet mir angeguckt. Ne, man kann Comics hier auch im Internet lesen, habe ich mal gehört. Und da wirkt das natürlich überhaupt nicht so gut. Und du siehst hier wirklich grob die ganzen alten Götter. Moment, ich muss mal eben gucken. Hier ist beispielsweise Thor zu sehen. Tatsächlich. Der hier noch ein bisschen anders aussieht, auch einen anderen Hammer hat. Und so weiter und so fort. Und das ist einfach wirklich der Grund, Alter, warum man Comics in Print lesen möchte. Weil das ist wirklich was Besonderes. Und das sieht hammergeil aus. Ne? Hier der Haifaser mit Metron ganz klein davor. Und ansonsten hier wirklich die Source Wall. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Also das ist, war wirklich, ich habe das aufgemacht. Ich kannte das schon aus dem letzten Heft. Habe es aufgemacht und ich weiß es nicht. Gott sei Dank hatte ich gerade noch ein bisschen Zebra in der Nähe. Sonst wäre da wahrscheinlich jetzt mein Heft zu Schaden gekommen. Oder Kekse, keine Ahnung. Wenn Jack Kirby das sehen könnte. Jack Kirby hat ähnliche Dinge gemacht in seinen Original-Comics, hat aber mehr mit Collagen gearbeitet. Ja. Die Serie spielt in allen Green Lantern-Titeln der New 52 und Infinity Man and the Forever People. Da gibt es, glaube ich, dann einen Teil in demnächst, wo es die Infinity People, die Forever Mans, was mit, ich glaube, mit Guy Gardner zu tun bekommen von den Red Lanterns. Der Event ist also relativ ausgedehnt. Die Force World wird komplett auf links gedreht. Also es ist ganz anders als früher. Die Story geht grob darum, dass die New Gods die verschiedenen Lantern Corps angreifen, um einfach an alle emotionalen Spektrenringe zu kommen. Also alle Farben zu haben, weil der Haifaser irgendwie der Meinung ist, er könnte damit eine Waffe schaffen, um Darkseid endgültig zu zerstören. Nur anstelle irgendwie an die Corps ranzugehen und zu sagen, wir brauchen eure Ringe, bitte gebt uns die. Okay, im Falle von Lovelies ist es auch ein bisschen schwierig, weil er ist halt die einzige orange Laterne. Also, ne? Aber anstelle wirklich in den Dialog zu treten, besonnen hinzugehen, machen die New Gods einfach den Fehler, die Corps anzugreifen. Mhm. Und weil die auch so ein, ja, so eine aristokratische Haltung einfach den Corps anbieten. Ist überhaupt krass, wie jetzt hier New Genesis dargestellt wird in dieser Serie. Ich weiß, gleich noch dazu. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Die New Gods entfesseln einfach einen komplett sinnlosen Krieg, weil natürlich, das lässt sich kein Corps gefallen, am wenigsten natürlich Sinestro, ist ganz klar. Und sogar Hal Jordan geht dann ein wenig, eigentlich wie es für ihn typisch ist, mit seinem Hitzkopf natürlich dann den New Gods entgegen. Die New Gods sind total militärisch. Das Ganze hat einen ziemlichen Star-Wars-Flair. Also die New Gods wirken wie das Imperium bei Star Wars. Was insofern einfach super interessant ist, weil gerüchteweise, ob das wirklich so belegt ist, weiß ich nicht. Es gibt aber deutliche Anzeichen dafür. Gerüchteweise hat sich George Lucas bei der Geschichte für Star Wars auch an Jack Kirby's Fourth World in den 70er Jahren orientiert. Was du einfach an dem Motiv erkennen kannst, weiß nicht, so Highfather mag Obi-Wan sein, Darkseid ist Darth Vader und Orion wäre dann Luke Skywalker als Held der Serie, aber als Sohn von Darkseid. So, also man kann da schon Motive wiedererkennen. Ja, so ein bisschen, aber... Und weißt du, woran sich Steven Spielberg und George Lucas orientiert haben bei Indiana Jones? An Doc Savage? Nein. Ja? Nein. an einer alten Dagobert Duck-Geschichte von Karl Barks. Tatsächlich. Ja, die haben überall geklaut, wo sie konnten. Auch diese rollende Kugel kommt aus dem alten Karl Barks-Comics. Comic. Aber so. Also klauen würde ich das nicht nennen. Doch. Kann einfach nichts Neues mehr erfinden. Man findet das immer überall irgendwo. Aber genau. die zeitlichen Parallelen sind da einfach sehr, sehr, es ist sehr nah beieinander geschehen. Ach so, ja. Okay. Also wie gesagt, Star Wars glaube ich 78, die Force World 71 bis ich glaube 74, so in dem Bereich. Und ich meine, das waren Superhelden Mainstream Comics, dass George Lucas sich da dem bedient hat, ist nicht unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und sich irgendwo eine Inspiration zu holen, wenn man es dann hinterher auch Clown nennen möchte, ist ja jetzt auch nicht unbedingt, lieber gut geklaut als schlecht neu erfunden. So. Ja. Ein Charakter, der mir hier ein bisschen auf die Nerven geht, ist Becker. Ich habe sie also wirklich kaum wiedererkannt in dieser Serie. Becker kannte ich aus Batman Beyond. zu Zeiten von Batman Beyond ist Becca nämlich die Frau von Orion und damit quasi die Königin von Apocalypse. Orion ist da ja so wie Darkseid praktisch der Herrscher von Apocalypse. Mit Genesis ist meine ich zerstört. Und da ist sie noch sehr royal und gehäbig, hat unheimlich riesige Brüste. Ja. Und es gibt einen ziemlich coolen Dialog zwischen Terry McGinnis und Bruce Wayne. Es wird so ein bisschen angedeutet, dass Batman und Becca so ein Techtelmechtel hatten. Das ist ganz lustig. Und sie ist hier also wirklich eine Kriegstreiberin. Orion selber agiert komplett unverständlich. Er war mit Wonder Woman schon unterwegs, hat mit ihr bestimmte Dinge gemacht und müsste eigentlich irgendwo, ja, ich weiß nicht, so ein Gefühl haben für die Superhelden. Und auch zu sagen, so, ja komm, ne, vielleicht so ein bisschen vermitteln. Er führt einfach komplett unreflektiert die Befehle vom Highfather aus. Und das ist ein bisschen seltsam. Und dass dann natürlich die verschiedenen Lantern Corps genauso reagieren, wie sie reagieren, finde ich komplett verständlich. Irgendwann gibt's dann auch die Auseinandersetzung zwischen Becca und dem Sinestro Corps und Becca geht also wirklich hin und zerschnibbelt teilweise also auch wirklich bekannte Sinestro-Corps-Mitglieder. Das geht dann irgendwann so weit, dass Sinestro wirklich einen Vergeltungsschlag gegen Becca plant. Kyle Rayner als weiße Laterne ist in diesem Falle die Entsprechung der sogenannten Life Equation, nicht der Anti-Life Equation, weil die hat ja Darkseid. Und Highfather möchte also wirklich mit der Life Equation Darkseid besiegen. Und ich glaube auch, dass Kyle Rayner in diesem Event die interessanteste Figur sein dürfte. Ja, also ich finde es insgesamt einen relativ schlechten Start für die New Gods in Anno 52, weil es hat gegen Ende des ersten Aktes auch wieder mal nicht so viel mit den New Gods zu tun, sondern es ist so dieser typische Schlagabtausch zwischen Hal Jordan und Sinestro. Es bei jedem größeren angelegten Event der Green Lanterns oder weiß der Geier was, ist es am Ende immer eine Auseinandersetzung zwischen Sinestro und Hal Jordan. Es ist immer wieder das Gleiche. Ja, du schüttelst Batman und der Joker, das sind halt die großen Erzfeinde. Genau. Ich bin gespannt auf den zweiten Act. Der ist schon angefangen. Da gibt's, glaube ich, jetzt aktuell zwei Hefte. Die habe ich auch schon gelesen. Ich guck mal, ob ich das im nächsten Monat mir dann nochmal angucke. Ja, das war so meine erste Godhead Act 1 Review. Bitteschön. Ich habe dann auch nochmal wieder ein ziemlich altes Heft. Diesmal von 2001. Ultimate Marvel Team Up Volume 1 Nummer 6. Wie alt warst du 2001? 2001 war ich 6 Jahre. 6 Jahre, ne? 6 Jahre alt. Das ist heftig, wie die Zeit vergeht, ne? Auf jeden Fall, was besonders an diesem Heft ist, dass es der erste Auftritt des Punishers ist im Ultimate Marvel Universum. Man hat auch immer so ein bisschen Foreshadowing schon, dass Daredevil im nächsten Heft auch auftritt. Mhm. Geschrieben wurde das Ganze von Brian Michael Bendis, gezeichnet von Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz. Sienkiewicz heißt der, glaube ich. Ja. Sienkiewicz. Schwinkiewicz. Schwenkelenk. Ja. So, wir haben mit Strolunski, Schwirinski und Sienkiewicz. Wenn du diese slawischen Namen nicht aussprechen kannst, dann verhone people sie. Wir machen das schon seit Jahren mit Strolunski. Jetzt haben wir ja neulich Schwirinski eingeführt. Machen wir jetzt Sienkiewicz. Sienkiewicz. Ist auf jeden Fall ein bekannter Zeichner. Tatsächlich? Ich meine, ja. Okay, zum Zeichner kommen wir später nochmal. Zu den Zeichnungen. Weißt du, wo der wohnt? Weiter. Also die Geschichte fängt damit an, mit Rikers Island, halt diesem großen Gefängnis in New York, wo Frank Castle gerade einsetzt. Er tötet einige Verbrecher, die halt so eine juristische Formalität ausgenutzt haben, um freizukommen. Ist Rikers Island eigentlich nach William Riker benannt? Das weiß ich jetzt nicht. Wäre naheliegend, oder? Weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich hätte mal irgendwas sowas auf Wikipedia gelesen. Ist ja vollkommen, oder den Gedanken hatte ich jetzt gerade. Ja. Tut leid. Kein Problem. Also so ein paar Verbrecher werden von ihnen umgebracht, die so eine juristische Formalität ausgenutzt haben, um wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Halt eben, dass sie von einem Vigilanten da reingebracht wurden. Ja. Hatte der Anwalt sie dann frei bekommen. Ja, und Frank Castle hatte im Gefängnis eh schon einen schwerer Stand. Halt, weil er ein Ex-Cop ist, der einen anderen Cop getötet hat. Und im weiteren Verlauf des Heftes sieht man halt so ein Gespräch mit seinem Psychiater, der ihn eigentlich da helfen will. Und dadurch wird halt seine Hintergrundgeschichte so ein bisschen beleuchtet. aber der Psychiater lässt dann schließlich eine Büroklammer da zurück in dem Raum und lässt ihn für einen Moment alleine. Und Frank Castle, der zu dem Zeitpunkt schon der Punisher genannt wird von den Kriminellen, kommt natürlich frei. Mit der Büroklammer? Ja, mit einer Büroklammer. Das ist ja der MacGyver der Comic-Geschichte, war. Ja, so in der Art. Gib mir eine Büroklammer, einen Kugelschreiber und einen Kaugummi und ich baue dir eine Atombombe. Schon fast das ganze Heft, weil Spider-Man sieht die Meldung im Fernsehen, der Punisher ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und will ihn natürlich hinterher. Ist der Punisher in der Geschichte sehr anders als im 616-Universum oder ist es im Prinzip der gleiche Charakter? Weil wie kann man einen Arschloch noch arschlochiger machen? Ich glaube, der größte Unterschied oder der einzige Unterschied ist wirklich, dass es jetzt ein Cop ist. Zuvor war das ja nur ein Vietnam-Veteran, oder? Oder war er damals schon bei der Polizei? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne den Punisher jetzt auch nur aus dem Film. Und da war der, ich meine, ein Undercover-Cop. Aber wie gesagt, es ist nur der Film. Ich habe bis auf Punisher in Space. Space Punisher. Habe ich nichts gelesen. Und Space Punisher ist großartig. Lest alle Space Punisher. Ja, und halt, da er schon Polizisten getötet ist, hat, wahrscheinlich weil er auch korrupt war oder so, ist er halt noch eine Stufe düsterer und böser. Halt, ist das Ultimate-Universum. Ja. Dementsprechend sehen auch die Zeichnungen aus. Sehr, sehr dunkel alles. Passt aber auch zu dem Charakter. Spider-Man kommt da ein bisschen zu kurz. Er ist halt wirklich nur auf den letzten Seiten. Hast du das Gefühl, dass Spider-Man da so ein bisschen als Haken für den Leser eingeführt wird, weil der ultimative Spider-Man damals ja so die Galionsfigur auch war des Universums? Ja, definitiv. Ja, ja, die Charaktere werden ja gerade durch dieses Team-Up mit Spider-Man eingeführt. Ja, okay. Allerdings bin ich durch dieses Heft schon ein bisschen gespannt auf die Konfrontation zwischen den beiden. Weil der Punisher hat ja keine Superkräfte. Ich frage mich, wie er da irgendwie gegen Spider-Man ankommen will. Ja, der Punisher hat schon auch Superkräfte. Weil wenn du sagst, der Punisher hat keine Superkräfte, dann sagst du auch, dass Batman keine Superkräfte hat. Und auch die hat Batman. Also der Punisher ist eben halt wirklich Hand-to-Hand-Kombatant, ist ein guter Schütze. Das sind ja auch Superkräfte. Das sind ja, dann wäre Hawkeye ja auch kein Superheld, sondern einfach nur ein Bogenschütze. Also ja. Ich denke schon, dass die Fähigkeiten, die der Punisher hat, schon auch halt durchaus als Superkräfte. Er hat keine Strahlen, die er aus den Händen schießen kann und keine Netze oder irgendwas, aber ich denke, dass er schon durchaus Fähigkeiten hat, die man als Superkräfte bezeichnen könnte. Ja, so kann man das auch sehen. Oder Superfähigkeiten. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine verkehrte Sichtweise auf die Dinge. Deswegen sehe ich ja inzwischen Batman auch durchaus als Superhelden. Das war ja bei mir durchaus vor anderthalb Jahren noch anders. Ja, das Heft fand ich ganz okay. Ich würde gerne mal so die zweite Ausgabe noch lesen. Mal sehen, wie sich das entwickelt mit dem Punisher, Deadpool sage ich, Daredevil und Spider-Man. Gibt's eigentlich einen ultimativen Deadpool? Ja, gab es. Der war ganz schrecklich. Der war irgendwie, das war ein Cyborg. Was? Red nicht weiter! Wir machen weiter im ultimativen. Und bitte red nicht weiter. Jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Oh nein! wir bleiben weiter im ultimativen Universum. Ich schaue mir jetzt Ultimate FF an aus diesem Jahr. Also die Ultimate Future Foundation, wenn man so möchte. Die Future Foundation ist im ultimativen Universum so etwas wie die Multiverse-Polizei. Das Roster besteht aus Sue Storm hier in dem Fall, also nicht Susan Richards, weil ich glaube, die beiden sind da nicht verheiratet. Dr. Doom, Iron Man, auch ultimativ natürlich, dann Falcon, Machine Man, Jocasta und der Leiter der Future Foundation ist Agent Coulson. Was ich dann auch interessant finde, weil ich glaube, also Coulson hat ja dann ersten Auftritt in den Filmen halt und ist dann in die Comics drüber gegangen. Und dieser Coulson wirkt fast schon wie Nick Fury. Also Coulson ist hier eher so ein Nick Fury-Äquivalent. Ist aber ziemlich interessant. Diese lilafarbenen Kostüme, die Ultimate FF da anhat, die sind scheißen hässlich. Also das, wenn Iron Man, also Tony Stark, nicht in der Rüstung ist, dann hat er Shorts an, die immer so bis kurz auf das Knie gehen. Irgendwann kommt die Rüstung dann natürlich und stülpt sich überall drüber, kann auch dann noch weiter ausfahren, aber selbst seine Rüstung ist lilafarben. Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ja, ich zeig dir die Comics bei Zeiten mal. Super hässlich, also die Farbe, allein das erste Cover ist also wirklich super hässlich, weil da stehen eben, ich glaube, Sue Storm, Falcon, Machine Man und Iron Man eben so in einer Runde. Und also diese Farbgestaltung ist mega hässlich. Aber ich glaube, das war der Punkt, warum ich gesagt habe, so, das gucke ich mir jetzt mal an. Wenn jemand mutig ist, ne, Charaktere zu zeichnen, die schon so hässlich aussehen, so scheiße aussehen auf dem Cover, wie muss halt erst die Serie sein. Die Incursions, die momentan durchs Marvel-Universum gehen, also dieser Zusammenbruch des Multiverses, ist auch im ultimativen Universum spürbar, was schon alleine dadurch zu sehen war, dass Galactus auf einmal dann im ultimativen Universum unterwegs gewesen ist. Und hier geht's eben also tatsächlich weiter, dass immer wieder die Grenzen zwischen den verschiedenen Universen aufbrechen und die Ultimate FF dann da eingreifen muss. Die ersten 2, 3 Hefte gehen dann erstmal um eine Auseinandersetzung mit Namor einem atlantischen Volk aus einem Paralleluniversum. Also Namora aus einem Paralleluniversum. Was ein bisschen strange ist, weil Atlantis ist in der Welt, glaube ich, zerstört worden. Und ich habe keine Ahnung, das war komplett verwirrend. Und das ist so ungefähr, es gibt nur 6 Hefte, das muss ich dazu sagen. Also Ultimate FF geht nur über 6 Hefte. Am Ende des dritten Heftes gibt es dann plötzlich auch wieder ein Artshift. Und man merkt so, okay, da war für das Heft ein anderes Ende geplant. Und plötzlich gibt es dann in den Heften 4, 5 und 6 eine ziemlich zusammengestauchte Geschichte. Also man hat gesagt, wir bringen das jetzt noch zu Ende, nehmen einen anderen Zeichner, vielleicht schon fertige Hefte werden einfach in den Müll geworfen. Und es wirkt wirklich so, als hätte man einen komplett anderen Fortgang geplant. Plötzlich taucht dann nämlich der ultimative Spider-Ham auf. Miles Morhamis. Ultimate Spider-Ham. Was ganz witzig ist, genauso wie das ultimative Universum ja so ein bisschen ein realistischerer Ansatz war als das 616-Universum, sieht auch der ultimative Spider-Ham eher aus wie ein echtes, richtiges Schwein. Das Ganze hat mich so ein bisschen an die eine Szene erinnert in Helge Schneiders Texas, wo es eine große Explosion gibt und Helge Schneider dann sagt, dem Sheriff standen die Haare zu Berge, weil ich mir eine Schweinemaske aufgesetzt habe. So ungefähr sah das aus. Er steht da mit dem Rücken zum Leser, dreht sich dann um. Und ich hatte wirklich so diesen Schweinemasken-Moment aus Texas. Als Kind, ich habe mir in die Hose geschissen, als Helge Schneider sich umdreht mit dieser gruseligen Schweinemaske auf. Das eine Auge geht nach oben, die Schnauze geht nach unten, eerie Musik im Hintergrund. Und genauso habe ich mich gefühlt, ein richtiges Schwein im Spider-Man-Kostüm. Was soll das? Spider-Ham erzählt dann, dass er durchs Multiverse gereist ist und eben beobachtet hat, wie jedes Universum, in dem Sue Storm und Reed Richards eben kein Kind gemeinsam haben, untergeht. Das Ganze ist ein wahnsinnig interessanter Hinweis auf Secret Wars, weil Franklin Richards soll in Secret Wars auch eine relativ große Rolle spielen. Ich denke, dass die Sachen, die momentan im DC-Universum, zumindest in den Fantastic Four Comics passieren, auch darauf basieren, was Franklin Richards damals in den 90er Jahren gemacht hat. Dieses Heroes Reborn-Universum ist ja genau dieses Westentaschen-Universum, was momentan in den Fantastic Four Heften durcheinander geht. Und das ist hinterher haben sie dann versucht zu erklären, ja, okay, Franklin hat sich dieses Universum selber ausgedacht und die Geschichten, die da passiert sind, die sind nicht in Continuity, sondern das ist ein eigenes Universum für sich. Also dieses Heroes Reborn-Universum ist sowieso der totale Bullshit, weil man versucht hat, die Image-Leute aus Rob Liefeld und weiß der Geier was dann auf die normalen Superhelden-Comics anzusetzen und die Superhelden in dieser Initiative dann aus der normalen Kontinuität rausgenommen hat. Es gab kein Iron Man in der Zeit, es gab kein Captain America, sondern du hattest Spider-Man und ich weiß nicht, vielleicht Hawkeye oder irgendwie sowas und vielleicht ein paar Avengers, aber die anderen Figuren, die Fantastic Four, die waren in diesem Heroes Reborn-Universum. Oh Mann. Und hinterher wurde das eben so erklärt, die kamen aus diesem Westentaschen-Universum. Und in aktuellen Fantastic Four Comics hast du auch den 90er-Jahre Rob Liefeld Hawkeye in Braun rumlaufen und auch den Heroes Reborn Iron Man. Und in diesem Universum, im ultimativen Universum, gibt es keinen Franklin Richards. Am Ende gibt es noch so einen Mindfuck am Ende, weil es sieht so aus, als würde Sue Storm hingehen und Reed Richards Samenzellen entnehmen. Tatsächlich hat sie ihn, glaube ich, kastriert oder ich weiß es nicht. Es ist total schräg. Und dann hat sie trotzdem am Ende der Geschichte ein Kind mit Ben Grimm. What? Weil die beiden sind dann irgendwie zusammen und es gibt dann nochmal so eine letzte Auseinandersetzung mit so alternativen Avengers aus dem, ich nenne sie immer Bulked Up One-Eyed Fred Hamburg Universe, weil das sind so diese großen, einäugigen Avengers, die dann reinkommen. Und Spider-Ham steht dann einfach nur noch in diesem Krankenzimmer, wo das Kind geboren wird und ist komplett fertig. Und das ist das Ende von Ultimate FF. 6 Hefte, totaler Bullshit. Max ist gerade der Kiefer runtergefallen. Und ich glaube, allein wenn man sich diese Serie anguckt, tut es zumindest um das aktuelle ultimative Universum nicht besonders weh. Gut, ich review jetzt ganz aus der Reihe einen Manga. Was? Konnichiwa. Watashi wa Steffen Days. Watashi wa Des. Was? Du heißt Nerd? Ja, ich habe vorhin meinen Namen geändert. Ja, okay, der Manga heißt Übelblatt von Itoruchi Shiono. Ja, super. Autor und Zeichner in einem. Häufiger so. Wie es ja oft bei Manga-Curses, ganz genau. Der ist dann 2014 in Deutschland rausgekommen. Gab es, ich hatte mal da irgendwas gelesen, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wurde, glaube ich, für so ein französisches Manga-Magazin entworfen und ist dann aber noch viel größer geworden und irgendwie ist jetzt so ein bisschen das Aushängeschild für Square Enix neben Final Fantasy. Ach, das ist auch ein Videospiel? Nein, ist kein Videospiel, aber wird halt mit Square Enix so in Verbindung gebracht. Ja, die machen auch Mangas und Animes, aber... Ja, ja gut, ich fange mal an, die Story ein bisschen zusammenzufassen. Ja. Praktisch, Übelblatt spielt in so einer Dark Fantasy Welt. Entschuldigung, die Serie heißt aber auch im Japanischen Übelblatt. Also so wie Übel und Blatt wie Baumblatt. Ja, die hat irgendwie einen ganz anderen Namen. Und auf der englischen Wikipedia wurde das dann tatsächlich dann mit Bad Blade oder so übersetzt. Also ich finde das ganz komisch, diesen Titel dieses Mangas. Aber das ist eigentlich nicht unüblich, dass japanische Mangas dann auch in Japan deutsche Titel tragen. Also das, ja, das passiert eben schon gelegentlich, eben, oder? Ja. Okay, wir wissen es nicht. Wir wissen es ja nicht, tut mir leid. Über Blattu. Adachi war übel Batu des. Übel Batu Jin des. Die Story von Übelblatt fängt eigentlich mit einer Legende an. Oder beziehungsweise mit der Vorgeschichte dieser Fantasy-Welt halt. Es gab eine dunkle Armee, die das Königreich Zaland bedrohte. Und 14 Krieger mit magischen Lanzen oder Schwertern. Blättern. Die Meinung. ist der Geier. Die Meinungen gehen da auseinander. Also in dem Artikel, den ich gelesen habe, stand Schwerter. In den Manga waren es Lanzen. Keine Ahnung, woher es kommt. Wie sahen sie denn eher aus? Wie Schwerter oder wie Lanzen? Oder wie beides? Es sah aus wie Lanzen. Ja, okay, weiter. Ja, also diese 14 Krieger werden ausgeschickt, um die dunkle Armee aufzuhalten. Aber nur sieben überleben diese Aktion halt. Okay. Und dadurch ist halt diese riesen Legende entstanden. Aber diese Legende ist nur erstunken und erlogen. Und es gibt einen Halbelf namens Keinzel, der... Garstigen Halbelf! Kein garstigen Halbelf! Wie man es nimmt. Auf jeden Fall der... Wo ist meine Schweizachse? Dieser Halbelf Keinzel hat halt eine Rechnung noch offen mit den Helden, die dann da immer noch durch das Königreich geistern und da, glaube ich, jetzt dann überall hohe Positionen bekleiden. Ja, okay. Ja, der Manga ist super gezeichnet, daran kann ich nichts ausnetzen. Gerade zum Ende hin nimmt die Handlung Fahrt auf und es gibt auch viele Wendungen im Plot. Darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast den Manga mir damals neulich gezeigt und ihn beschrieben mit Titten und Körperflüssigkeiten. Ja, dazu komme ich noch. Okay. Allerdings, sind die Charaktere in diesem Manga flach wie ein Brett. Also das ist ganz schlimm. Ich dachte, du hättest da was von Brüsten gesagt. Wie kann das denn jetzt sein? Das bezog sich jetzt auf deren Persönlichkeiten, nicht auf deren Körperrundungen, weil die Körperrundungen bestimmter Personen können sich durchaus sehen lassen. Und die werden auch dementsprechend recht häufig gezeigt. Ja. Auch unser Held Keinzel wird einmal gefangen genommen und dann in so einem komischen Lederfong-Outfit angezogen und kämpft dann damit, rennt dann nackt rum, so dieser magere 14-jährige Halbelf. Garstiger Halbelf. Es gibt natürlich dann auch viel Gewalt und Gemetzel und Körperflüssigkeiten. Ist damit jetzt nur Blut gemeint oder schon auch Kickswichsen? Ich glaube, es kommt tatsächlich zu niemals wirklich zu Sex, aber du hast halt immer diesen Fanservice. Okay. Also die eine Szene, da rennt Kain zu so einer Barbarenprinzessin hinterher und die will eine Leiter hochklettern von ihm weg und Kain packt sie an der Hose, da genau am Hosenboden. Und natürlich genau ein Panel weiter hat er ihr die Hose runtergezogen und meinte dir nackten Arsch. Ja, aber sowas fand ich schon nicht mehr lustig, als ich damals noch Dragon Ball geguckt habe. Also mal ganz ehrlich. Ja, ich fand's auch irgendwie nicht mehr lustig und auch nicht sexy oder irgendwie. Ja, okay. Das hat mich schon irgendwie gestört da. Vielleicht würde ich nochmal die zweite Ausgabe lesen, aber der Manga hat mich halt doch ziemlich enttäuscht, weil es Dark Fantasy ist, habe ich mir einfach mal so, und in seinen Manga habe ich mir ein bisschen was anderes erwartet. Also seinen Manga? Seinen Manga sind Mangas, die nicht so auf Jugendliche ausgelegt sind, sondern wirklich dann auch auf ein älteres Publikum für Erwachsene und so. Okay. Schließlich war es doch irgendwie dann wieder generisch japanisch. Anstatt so ein rein mittelalterliches Fantasy-Setting zu haben, fliegen da auch auf einmal Luftschiffe herum und irgendwelche Laserkanonen. Ja, aber das sind ja Sachen, da ist ja Square Enix durchaus für bekannt. Ja. So Luftschiffe in Final Fantasy oder Dragon Quest Monsters, das ist, glaube ich, gehört schon mit zum Universum. Also weiß ich jetzt nicht so. Ich finde, man kann auch ohne. Ich hätte mich gefreut, wenn die wirklich mal da auf sowas verzichtet hätten. Luftschiffe sind cool. Naja, Übelblatt. Also für dich keine Empfehlung, oder? Naja, ich würde es nicht wirklich empfehlen. Ich mach dann mit was Gutem weiter. Secret Wars 2. Ich muss eine Vorgeschichte erzählen. Ich hatte Secret Wars 2 schon eine ganze Zeit lang hier rumliegen und wollte es eigentlich immer gerne lesen. Hab mir dann im Mai, das kann man auch in unserer Gratis-Comic-Tag-Ausgabe nochmal nachhören, in Köln bei Pin-Up Comics diesen Web of Spider-Man Essentials Band geholt und habe dann festgestellt, oh, guck mal hier, da sind sogar Secret Wars 2 Tie-Ins drin. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber Secret Wars 1 noch nicht. Das habe ich erst im Sommer auf dem Kinderflohmarkt gefunden und dementsprechend habe ich auch bis zu diesem Zeitpunkt Secret Wars 2 nie angepackt. Kurz mal durchgeblättert, aber wirklich gelesen habe ich es nie bis zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte dann Secret Wars 1 durch im Sommer und war da wirklich sehr begeistert davon. Das kann man im letzten Podcast ja auch nochmal nachhören. Und habe mich dann also wirklich sehr, sehr direkt, nachdem ich Secret Wars 1 durch hatte, an Secret Wars 2 gemacht. Secret Wars 2 ist die Geschichte des Beyonders, der auf die Erde kommt und ja, im weitesten Sinne menschlich werden möchte. Er gibt sich einen menschlichen Körper und möchte all das erfahren, was ein Mensch erfährt. Schmerz, Liebe, Hunger, also auch so ganz elementare Dinge wie Hunger oder zum Klo müssen. Das sind alles Motive, die auch in der Geschichte des Beyonders eben vorkommen. Insgesamt ist Secret Wars 2 aber ja eine Ansammlung von 9 Heften voller Negativ-Highlights. Es ist Wahnsinn. Um Liebe zu erfahren, verführt der Beyonder Dazzler von den X-Men, also sehr berühmten Charakter, und nimmt auch Boom Boom, die war später dann bei der X-Force, glaube ich, unter seine Fittiche. Und das ist gleichzeitig auch Boom Booms erster Auftritt, was ich ganz interessant fand. Ist für 14 Jahre allerdings schon ganz schön weit entwickelt. Der Beyonder legt sich im weiteren Verlauf mit den kosmischen Entitäten an, nimmt Tod zeitweise ihre Kräfte. Es ist die ganze Zeit ein ewiges, sinnloses Hin und Her zwischen dem Beyonder und den Avengers, X-Men. Es kommt nie wirklich zu einer Entscheidungsschlacht, sondern es ist die ganze Zeit nur, ich mache jetzt dies und hier. Und der Beyonder wirkt die ganze Zeit wirklich wie ein gelangweiltes Kind. Er baut sich hier mal eben in 5 Minuten einen Turm, geht aber vorher noch hin und holt sich eine Baugenehmigung. Ne? Also total Bullshit. Der eigentliche, wirkliche Gegner und auch Gegner, Schrägstrich Unterstützer, ist der Molecule Man, der hier also wirklich eigentlich sogar so ein bisschen der geheime Held der Geschichte ist. Er wirkt total sympathisch, lebt inzwischen mit Vulkaner, glaube ich, in einer relativ kleinen Wohnung, hat ein ganz alltägliches Leben. Sie kocht für ihn, obwohl sie auch ganz oft sagt, warum koche ich eigentlich für dich? Du kannst doch einfach das Essen erschaffen. Und dann sagt der Molecule Man, ja, ich möchte meine Kräfte nicht mehr benutzen. Ne? Das interessiert mich alles nicht mehr. Ich möchte ein normales Leben führen. Gegen Ende baut sich dann der Beyonder eine total gruselige, creepy Geburtsmaschine, weil er einfach den Vorgang des Geborenwerdens erleben möchte. Also er möchte halt wirklich als Mensch geboren werden. Es ist total seltsam. Kommt dann da als normaler Mensch raus, stellt fest, ach scheiße, ich brauche meine Kräfte ja doch wieder, krabbelt rückwärts in die Maschine rein und hat seine Kräfte. Es ist total kacke. Das ist der schlimmste Scheiß. Die interessantesten Geschichten, lustigerweise, da gehe ich dann gleich auch nochmal drauf ein, wurden konsequent in über 30 Tie-Ins ausgelagert. Also zu den 9 Heften Secret Wars 2 gab es dann 30 Hefte, die in diesen Event reingespielt haben. Für den Hauptevent kann ich nur sagen, nicht lesen, nicht kaufen, nicht gut finden. Das ist ganz, ganz schlimm. Marvel hat jetzt in irgendeiner Jubiläumsausgabe, in diesem, so 75 Years of Marvel Celebration Issue, gibt's kostenlos bei Comixology, dann auch geschrieben, grundsätzlich bei Fans nicht wirklich beliebt. Ich würde sogar so weit gehen, grundsätzlich bei Fans verhasst. Der einzig wirklich coole Moment ist tatsächlich der Auftritt von, wie heißt die nochmal, Circuit Breaker. Circuit Breaker war ein Charakter aus den Transformers Comics aus den 80er Jahren. Sie hat eine kurze Unterhaltung mit dem Beyonder und sie kommt auf den Beyonder zu und sagt ihm, ja, die Transformers haben mich zu dem gemacht, was ich bin, und du musst mich unterstützen bei einem Kampf gegen die Transformers, ich hasse die alle Maschinen und so weiter und so fort. Und der Beyonder guckt sie an, redet kurz mit ihr, dreht sich um und geht einfach. Das macht der Beyonder, macht 9 Hefte, redet mit Leuten, verliert das Interesse und geht. Und diese 3 Panels, ich habe sie hier mal rausgesucht, die beschreiben einfach genau das, was Secret Wars 2 in sich ist. Nehmt es wahr, solltet wissen, dass es das gibt, aber geht einfach weiter und interessiert euch nicht dafür. Ne? Das ist ein Stück Marvel-Geschichte, auf das Marvel nicht stolz sein kann. Ich habe dann in der Nachhall zu Secret Wars dann angefangen, Spider-Man Tie-Ins und die Fantastic Four Tie-Ins zu Secret Wars zu sammeln. Ich habe mich dann auf die deutschen Veröffentlichungen gestürzt, weil das war meiner Meinung nach irgendwo das Leichteste. Wie gesagt, Tie-In hatte ich dann in diesem Web of Spider-Man Essentials Band. Da ist dann grob die Geschichte erzählt, wie Spider-Man ja verschiedene Menschen aus einem Gebäude befreit, was der Beyonder in Gold verwandelt hat. Das Gebäude fällt dann in sich zusammen und Spider-Man klaut dann ein goldenes Notizbuch, und das wird dann im Laufe der weiteren Spider-Man-Geschichte auch nochmal wichtig. Das war, wie gesagt, Web of Spider-Man Nummer 6 und Amazing Spider-Man Nummer 268. Dann geht das weiter in Amazing Spider-Man 273 und Spectacular Spider-Man 111. Das findet sich im Die Spinne Comic Magazin Nummer 134 und in Die Spinne Taschenbuch Nummer 30 von Condor. Das Schöne am Nerd-Sein ist, dass man oft Sachen haben möchte und sich dann komplett zuballert mit Dingen. Mhm. Ich habe also in einer Art Impulskauf dieses die Spinne-Taschenbuch Nummer 30 bei Amazon gebraucht gekauft. Das war vom Warenwert her lag das bei 4,99 plus den 3 Euro Versandkosten, sodass ich für dieses uralte Spider-Man-Taschenbuch von Condor 8 Euro bezahlt habe. Besonders ärgerlich ist da einfach, dass da selber nochmal 3 Geschichten drin sind aus Web of Spider-Man, die ich in dem großen Schwarz-Weiß-Band noch hatte. Ich habe mich geärgert, als ich dieses Ding aufgemacht habe. Aber nun ja. Die Geschichte da drin ist grob, dass der Puma zusammen mit Spider-Man den Beyonder töten möchte, weil der Puma ist, glaube ich, ein Indianer oder Native American, wie man ja heute sagen muss. Und in der Prophezeiung oder in irgendeiner alten Prophezeiung steht eben, dass der Puma zusammen mit Spider-Man den Beyonder töten muss. Man findet schon irgendwie einen Grund, wenn man Charaktere zusammenführen möchte. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Straczynskis Spider-Totems da. Ja, doch. Das sind wie Strolunskis Spider-Totems, genau. Die Geschichte ist eigentlich relativ schlecht geschrieben. Ich weiß gerade nicht, wer damals zu der Zeit Autor war bei Spider-Man, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, weil das hat auch von Heft zu Heft gewechselt. Und die beiden Kapitel, wie gesagt, einmal in Amazing Spider-Man und einmal in Spectacular Spider-Man, widersprechen sich teilweise und bestimmte Elemente wiederholen sich auch, einfach weil gleiche Zeiträume erzählt werden. Weiter geht das Ganze dann in Amazing Spider-Man 274. Das findet man in Condors Die Spinne 135. Das habe ich noch nicht gefunden. Das könnte ich glaube, für 6 Euro beim Comic-Flohmarkt bekommen. Da habe ich dann gesagt, so komm, so wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass ich mich jetzt so komplett damit zuballern muss, denn es gibt hier noch die Fantastic Four. und zwar geht es da in Fantastic Four in den Ausgaben 281 und 282 weiter. Das ist ein Happening, was bereits im Secret Wars 2 angerissen wird, nämlich dass der Psycho-Man und der Hate-Monger die Fantastic Four angreifen und Sue Storm wird von den beiden in Malice verwandelt. Das ist eine Domina-artige Version von ihr mit überall Stacheln, sieht so ein bisschen aus wie der weibliche Midnighter, wenn du dir das so vorstellen möchtest, mit einem Cape und schwarzem, schwarz-rotem Leder und überall Stacheln. Das erinnert mich jetzt gerade an Desaad als Mary Marvel. Ja, doch, Desaad als Mary Marvel und Malice, das sind so, doch, kann man, also wenn man Mary Marvel in der Final Crisis, genau. Sie wird in Malice verwandelt, Reed Richards setzt sich dann mit ihr auseinander und bricht den Bann, indem er ihr eine Backpfeife gibt. Aber so richtig so, bad! Und sie ist wirklich so. Ich hab gedacht, ich werde nicht mehr. Da kann auch so eine Frau nicht schlagen. Und Ant-Man und Hank Pym, einmal dreht er durch und verpasst. Verpasst. Also er haut ja Janet irgendwann im Laufe Und das gibt's auch. Alle erinnern sich daran. Aber wieso dann nicht an diese Szene mit Reed Richards? Ich weiß nicht den Zusammenhang, warum Hank Pym und Janet schlägt, aber in dem Fall bewirkt es ja zumindestens, dass sie sich wieder zurückverwandelt oder erkennt, dass sie geliebt wird und dieser Hass nicht gebraucht. Vielleicht ist es deswegen nicht so. Oh, sie erkennt, dass sie geliebt wird, indem er ihr eine Backpfeife verpasst. Ist ja noch schlimmer. Du, wenn du schon aussiehst wie eine Domina, mal ganz ehrlich. So what? In der Folgegeschichte schwört Sue Storm Rache und Don't you dare slap me. Sie sagt dann wirklich so, ich will Rache, ich habe den Band jetzt nicht ausgepackt, der liegt jetzt hier in dem ganzen Stapel. Sie sagt also wirklich, so sie will sich am Psycho-Man rächen, dass sie verwandelt wurde. Und die Fantastic Four reisen dann ins Microverse, wo der Psycho-Man eben residiert. Fantastic Four Tie in zu Secret Wars gibt's dann in Fantastic Four 285. Das findet man im Condor Taschenbuch Nummer 19. Das ist, ich will es nicht vorwegnehmen, eine der besten Geschichten, die ich im Zusammenhang von Secret Wars jemals gelesen habe. In der Geschichte geht's darum, dass ein kleiner Junge unbedingt so sein möchte wie Johnny Storm. Seine Eltern beachten ihn nicht. In der Schule wird er nur gemobbt und geärgert, eben weil er Comic-Fan ist und auch die Comics von der Human Torch liest. Was irgendwann dazu führt, dass er sich mit Benzin übergießt und anzündet. Johnny Storm macht sich dann große Vorwürfe, weil er denkt, dass sein Superheldensein, seine Comics, die es über ihn gibt, dafür verantwortlich ist. Hast du ein Loch im Socken? Ja. Oh, schön. Was? dass er also mehr oder weniger daran schuld ist, dass dieser Junge tot ist. Also, er wird noch ans Sterbebett des Jungen gebracht und ich glaube noch während Johnny Storm da ist, verstirbt der Junge. Der Beyonder kommt dann zu Johnny Storm und zeigt ihm eigentlich, wie wichtig er ist als Vorbild. Zeigt ihm das Leben des Jungen vor seinem Tod. Und das ist so ein bisschen auch eine Seite des Beyonders, die man in Secret Wars nicht gezeigt hat, die man auch in allen anderen Geschichten, die ich gelesen habe, nicht gezeigt hat. Und John Byrne, der die Geschichte geschrieben hat, ja, schafft hier also wirklich eine wirklich herzerwärmende Story. Nur dass ich denke, das ist wirklich nur John Byrne geschuldet, der hier auch als fähiger Autor und Zeichner dann am Werk ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Das Ganze spielt so ein bisschen auf die urbane Legende an, dass man Johnny Storm nicht mit in die 1978er TV-Serie genommen hat, weil man Angst hatte, die Kinder würden sich daraufhin anzünden. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, dass Johnny Storm optioniert war für ein Filmprojekt, was niemals realisiert war, also die Human Torch, besser gesagt, optioniert war für ein Filmprojekt. Und dann hat man dann halt eben in diese 80er, 78er TV-Serie Herbie mit reingenommen. Ich habe tatsächlich gestern diese Serie fertig geguckt. Ich habe sie neulich beim Wollwort in der Grappelkiste für 5 Euro gefunden. Ist ganz schlimm. Ja. Weiß nicht zufällig, ob die den Film über den Golden Age Human Torch machen wollten. Das ist da nicht wirklich gesagt, aber es wird explizit gesagt Human Torch. Ja. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es halt wirklich die Golden Age Human Torch gewesen ist. Und dass man deswegen Johnny Storm nicht mit in diese TV-Serie reinnehmen konnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es die Golden Age Human Torch war. Die Story um Malice und den Psycho Man wurde dann noch in die 1990er TV-Serie der Fantastic Four umgesetzt. Da sind teilweise Dinge ein bisschen anders. Der Psycho Man greift die Fantastic Four an, um ja das Element Iridium zu klauen, was Reed Richards gerade erst entdeckt hat. Das Ganze ist so ein bisschen MacGuffin, einfach nur um die Story in Gang zu bringen. Der erste Kampf gegen Malice wird in dem Fall dann von Ben Grimm bestritten, der damals in den Comics gar nicht in den Fantastic Four drinne war, sondern in den Comics ist es She-Hulk, die gegen Malice kämpft. Der Psycho-Man reist dann irgendwann mit Malice zusammen ins Microverse, um die Fantastic Four dorthin zu locken. Und das ist eben nicht wie in den Comics eine zweiteilige Serie. Dann schlägt auch Reed nicht seine Frau, sondern beschimpft sie nur irgendwie von wegen, ich hasse dich und du bist doof und blöd und bla. Und dadurch erkennt sie halt, es ist total paradox, warum das ausgerechnet dazu führt, dass sie merkt, dass sie geliebt wird. Aber nun gut. Die Geschichte der Comics wird recht frei umgesetzt. Aber die beiden Stories aus den Comics werden komplett, also werden kompakt und konsequent zu einer Folge verbunden. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Die 90er-Jahre-TV-Serie ist tatsächlich im Vergleich zur 70er-Jahre-TV-Serie auch wirklich sehr gut. Wenn auch manchmal ein bisschen schnell im Pacing, aber sie gefällt mir sehr gut. Was ich mir schon ins Abo-Fach gelegt habe im Comic-Shop, weil ich einfach das Geld auch nicht mehr über hatte diesen Monat, war der Epilog zum Crossover. Den findet man in Avengers Nummer 266 oder in Condors Rechertaschenbuch Nummer 17. Habe ich noch nicht gelesen. Habe ich mir, glaube ich, als wir neulich im Comic-Shop waren, ins Fach gelegt. Ne? Ich habe sie noch unter die Nase gehalten. Insgesamt muss ich sagen, dass die Tie-Ins zu Secret Wars, die ich gelesen habe, insgesamt mir besser gefallen haben als der eigentliche Event. Es gab dann wohl noch ein Crossover mit den New Mutants und Spider-Man in einer Geschichte, was ich nicht lesen konnte. Es war fast so wie damals bei Avengers vs. X-Men, wo die auch die Kämpfe dann ausgelagert haben, um halt im Hauptevent die Geschichte besser erzählen zu können. Ich denke, das war so der erste Versuch in diese Richtung, um einfach die Geschichte des Beyonders in Secret Wars 2 genauer erklären zu können. Nur was da wirklich gemacht wird, was da tatsächlich passiert, ist so belanglos und dumm einfach manchmal. Spart euch wirklich Secret Wars 2, konzentriert euch auf einige wirklich wichtige Geschichten, die drumherum passiert sind, denn gerade diese beiden Fantastic Four Geschichten um Malice und den Psycho Man, das sind wirklich maßgebliche Geschichten in der Fantastic Four Geschichte. Also dass jeder kennt grob eben diesen Vorgang mit Malice, dass das Ganze aus Secret Wars 2 kommt, weiß kein Mensch. Ist auch vollkommen nebensächlich, weil der Beyonder in den Comics gar nicht auftritt. Und Malice, die taucht jetzt, glaube ich, auch jetzt irgendwie wieder in James Robinson Fantastic Four. Ja, also gerade angedeutet. Gerade diese Auseinandersetzung in Latveria, die wir im letzten Podcast ja hatten, ja. Da kommt sie ja, glaube ich, nach Hause und sagt dann zu Reed, es wäre noch sehr viel von Malice in ihr. Also die Serie nimmt auch immer wieder Bezug auf diesen Punkt. Also dieses Happening um Malice ist wirklich einer der definitiven Punkte in der Fantastic Four-Geschichte. Nur wie gesagt, dadurch, dass es in Secret Wars gar nicht stattfindet, sondern in den einzelnen Geschichten. Secret Wars 2 hat einfach nur zeigen wollen, dass das ein zusammenhängendes Universum ist, weil in der Zeit, wo der Psychomonger, der Hate-Monger und der Psycho-Man bei den Fantastic Four steht und die sich auseinandersetzen, schwingt auch Spider-Man über diesen Hof, die stehen einfach irgendwo im Hinterhof, sieht aber überhaupt nicht, dass die Fantastic Four da unten stehen. Das heißt, tatsächlich ist diese Darstellung in Secret Wars sehr akkurat. Du hast eine ganze Stadt voller Superhelden. Ne? Und die müssen sich zwangsläufig mal über den Weg laufen, wenn es auch zufällig ist. Aber jeder hat seine eigene kleine Agenda, jeder hat seine eigenen Villains. Und das ist zumindest das eine, was in Secret Wars sehr konsequent dargestellt wird. Das Einzige. Mehr ist das auch nicht. Mehr möchte ich auch nicht haben davon. Und damit wäre dann für mich dieser Themenkomplex auch abgehandelt. Ich review jetzt noch Wonder Woman Spirit of Truth von Paul Dini und Alex Ross. Das war so eine, das kommt aus so einer Serie von One-Shots, in denen Superhelden versuchen, die großen Probleme der Welt zu lösen. Mhm. Wonder Woman kommt in dieser Geschichte in verschiedene Krisengebiete und jedes Mal, wenn sie sich versucht, da einzumischen, scheitert sie irgendwie. Mal wird sie als Diplomat nicht ernst genommen, halt wegen ihrem Kostüm. Ein anderes Mal haben die Leute vor ihr Angst. Und dann kommt sie einmal in ein islamisches Land halt und dort wird sie von den Frauen mit Steinen beworfen, weil sie halt so selbstbewusst wie Wonder Woman auftritt. Sie war's. Er war's. Visited me. Oh, Leo, we haven't started yet. Come on. Who threw that stone? Come on. Sorry, I thought we started. Go to the back. Oh, dear. Always one, isn't there? Ja, und irgendwann in der Geschichte erkennt dann Diana, also Wonder Woman, dass sie mehr über das Menschsein lernen muss, weil sie kommt ja von ihrer Paradiesinsel und ist quasi eine Halbgöttin. So halt eine unsterbliche Amazone. Und dann holt sie sich tatsächlich wie in der New 52 Hilfe von Superman. Allerdings nicht als ihr Freund, sondern allerdings nicht als ihr fester Freund, sondern nur so als Kumpel. Halt. Ja. Was sind? Alex Ross zeichnet in diesem Band eine wirklich wunderschöne, zeitlose Wonder Woman. Bin ich absolut begeistert von. Die Story ist gut. Es wird nicht einfach so eine einfache Lösung präsentiert für diese tatsächlich doch sehr ernsthaften Themen, die hier angesprochen werden. Okay. Und das Ganze liest sich halt so und ist meiner Meinung nach auch so gedacht, so als Antwort auf die Dekonstruktion von Superhelden, die es zu der Zeit halt viel gab, zum Beispiel im Planetary. Das Heft kommt jetzt auch tatsächlich wieder aus von 2001, wo halt Superhelden-Comics also entweder sehr düster waren oder auseinandergenommen wurden. Ja. Ich würde dieses Heft wirklich jedem empfehlen, der im entferntesten mal Lust hatten, Superhelden-Comic zu lesen. Gerade halt, weil Wonder Woman hier als nicht so perfekt dargestellt wird. Man merkt, dass diese Charaktere auch irgendwie ihre Macken haben und ihre Fehler und dazu deren. Es ist auch nicht kindisch, es ist, obwohl die da halt sehr cartoonig dargestellt wird, halt die klassische Wonder Woman in ihrem Badeanzug, sieht sie absolut glaubwürdig aus durch die Zeichnung von Alex Ross. Das ganze Heft oder die ganze Story ist tatsächlich auf Alex Ross gezeichnet oder gemalt. Mhm. Strengt das nicht auch an? Ich finde nicht. Okay. Ich fand's, die Story ist auch relativ kurz. Und halt, was es auch halt zeigt, dass selbst wenn man Superhelden hat, die so großartige Kräfte haben, gibt es immer noch Probleme in der Welt, gegen die halt machtlos sind. Oder gegen die nur sehr schwer und sehr langsam ankommen können. Mhm. Und das halt nicht so ist wie in The Authority oder so, wo die Helden da in irgendwie eine irgendwie da runterkommen, in einen diktatorischen Staat mal eben den Diktator umlegen und dann ist alles super. Die sind zumindest konsequent, also das ist alles, was ich über die Authority sagen kann. Die gehen zumindest immer die Konsequenzen ein. Es gibt in Volume 2 gibt's ein Heft, da bricht das Multiverse zusammen. Ist ja das Wildstorm-Multiverse, das funktioniert nochmal ein bisschen anders. Ja. Und dann gibt's tatsächlich eine Gruppe von, ja, ich sag mal Marvel-Villains, die da einbricht. Also es ist eine Art Dr. Octopus, eine Art Dr. Doom und noch so eine Art die Echse, die dann da reinkommt. Die dann da rein in diese Authority-Erde reinkommen und die Authority greift dann an und ich glaube, ich weiß es nicht, ob es, also der wird da das Squid genannt, ist aber im Prinzip Dr. Octopus. Und erst was er sagt ist, oh guck mal, da kommen Superhelden, jetzt haben wir gute Chancen, weil die töten niemanden. Haben natürlich nicht damit gerechnet, dass die da gerade mit der Authority zu tun haben. Ne? Und werden natürlich wie die Fliegen umgebracht, also wirklich. Ich glaube, den Kopf von Dr. Octopus sieht man dann in Einzelteilen übers Bild fliegen. Die Authority finde ich wirklich, muss ich in Schutz nehmen. Das konsequent. Klingt auch spaßig, aber was halt dieses Heft gut zeigt, ist, dass die klassischen Superhelden durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Okay. Und das wird denen von vor allen Dingen im Planetary ja durchaus abgesprochen. Please fumble my bum. ich wollte gerade wirklich etwas sagen, was mir schon lange auf dem Herzen liegt. Was denn? Oh, ich hab dich auch lieb. Das nicht. Das nicht. Ach, das ist aber süß, dass du mir das heute gestehst. Oh, Hilfe. Ich nix jetzt weg, tut mir leid. Wir hätten nicht mit Monty Python anfangen dürfen. Mach weiter. Ja, das war jetzt eigentlich das Review, das war meine Buttonline. Was? Das war meine Bottomline. Okay. Dieses Heft zeigt super, dass Superhelden, die klassischen Superhelden wie Superman und Wonder Woman, ihre Daseinsberechtigung haben. Okay. Das waren unsere Reviews. Wir haben gerade mal wieder einen alten Zeichentrickfilm geguckt, nämlich Lecker das letzte Einhorn. Wir hatten das ja, glaube ich, im November mal angekündigt, dass wir das gucken wollten. Ja, genau. Und wir versuchen unsere Ankündigung jetzt auch mal tatsächlich so nach und nach abzuarbeiten. She is a creature of legend. In an age of sorcery and savagery. What have we here? Demons. No! And dragons. She may be the last unicorn. All I want to know is if you've seen other unicorns like me somewhere in the world. You can find the others if you are brave. They passed down all the roads long ago, and the Red Bull ran close behind them and covered their footprints. Oh, I could never leave this forest. But I must know if I am the only unicorn left in the world. The classic tale is now a classic animated adventure. Featuring the voices of Mia Farrow. The spell was wrong, but there was true magic in it. Alan Arkin. My dear, you deserve the services of a great wizard, but I'm afraid you'll have to be glad of the aid of a second-rate pickpocket. Jeff Bridges. That is exactly what heroes are for. It's you or me, Moth. Hand to hand to hand to hand. Robert Klein. Christopher Lee. I am King Haggard. And the music of America. It's the last unicorn. A journey into the unknown. A mystery full of wonders and a fantasy beyond imagining. Not that one. Hmm? I want to know who she is. Schmendrick the Light. Look and see her, how she sparkles. The last unicorn. The legend will live forever. Ich habe das Gefühl, die Liste wird immer länger und nicht kürzer. Aber deswegen sollten wir damit mal anfangen. Wir haben so viele Ideen. Genau, wir sind einfach viel zu toll. So ist. Nein, Quatsch. Wir haben geguckt, das letzte Einhorn aus dem Jahr 1982. Das basiert auf einem Fantasy-Roman, auf einer Fantasy-Erzählung von Peter S. Beagle. Der war auch das Schiff von Darwin. Nein, Quatsch. Das ist bestimmt. Charles Darwin hatte, glaube ich, auch das Schiff hieß Beagle. Ach so. Das war jetzt ein Evolutionswitz. Entschuldigung. Besser wird's nicht mehr. Der Film ist von Jules Bass, glaube ich, heißt man das, und von Arthur Rankin Jr. Stimmt, habe ich hier auch stehen. Ja, dann muss es ja stimmen. Und ich glaube, wir beide haben es abgeschrieben aus der Wikipedia. Dann sollte das funktionieren. Ist eine US-amerikanische, großbritannische, japanesische und deutsche Koproduktion. Mhm. Wie viele Animationsfilme damals zu der Zeit, weil die hatten damals alle kein Geld, keine Ahnung. Das ist ganz furchtbar. Und ich glaube, das Japanische sieht man dem Film auch so ein bisschen an, ne? Ja, ganz klar. Der Zeichenstil sieht man ja zum Beispiel auch wieder in dem Hobbit-Zeichentrickfilm. Mhm. Und später wird die Rückkehr des Königs haben die ja auch nochmal gemacht. War das Rückkehr der Königs oder waren das noch die Gefährten? Weil hier nur ein Buch von denen Der Hobbit haben die gemacht und die Rückkehr des Königs, soweit ich weiß. Okay. Den müssen wir uns vielleicht mal. Das Studio heißt Topcraft. Ja. Und die haben später auch irgendwie viele Mitglieder sind später zum Studio Ghibli gekommen. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Ja, das ist ja immer eine coole Connection dahin. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Willst du nochmal die Story zusammenfassen, wie für alle Leute, die letzten 30 Jahre unter einem Stein gewohnt haben? Ja, okay, also beim letzten Einhorn hat man halt das letzte Einhorn, das lebt ganz allein im Wald und weiß praktisch nichts von seinen Artgenossen, aber eines Tages kommen dann zwei Jäger in den Wald und unterhalten sich halt über Einhörner und wie der eine glaubt gar nicht an Einhörner und das letzte Einhorn ist ganz verwundert und fragt sich, wo seine Artgenossen sind und dann macht es sich auf eine Reise, trifft dann einmal den bisschen inkompetenten Magier Schmendrick. Oder so ein Jahrmarkt-Zauberer ist das. Ja, hat keine Kontrolle über seine Magie. Und die Banditin Molly. Molly Gru. Ja, Molly Gru. Alte Molly Gru. Dann kommen die schließlich in das Schloss des bösen König Haggards, der über den roten Stier gebietet. Mhm. Das ist halt so eine dämonische Kreatur, die die ganzen Einhörner gefangen hält. Und dann versuchen die Einhörner zu befreien. Genau. Und der Film ist sehr lyrisch, sehr getragen. So, ich habe das, glaube ich, schon mehrfach gesagt, es gibt so eine Handvoll Filme, die ich aus meiner Kindheit einfach kenne. Und das letzte Einhorn, ja, ich bin alt. Das letzte Einhorn ist eben einer davon. Also warum die Zeichentrickfilme, die wir hier besprechen, sind alle relativ alt. Und das kommt einfach daher, weil ich alt bin. So. Und weil Max sie bisher teilweise nicht gesehen hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Max einfach auch so ein bisschen an die alten Klassiker ranführen möchte. Und vielleicht auch ein Stück weit mich selber desillusionieren möchte, weil je öfter ich diesen Film gesehen habe, desto mehr stelle ich fest, dass dieser Film sich einfach gegen Ende unheimlich zieht wie ein Kaugummi. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu, wenn wir in die Bewertung des Films gehen. Du hast auf englischer Seite, also in der Originalfassung des Filmes, hast du fast wirklich ein Who des Who an Synchronsprechern. Du hast als letztes Einhorn hast du Mia Farrow, als diesen bösen König Haggard hast du Christopher Lee, der sich dann lustigerweise in der deutschen Version selber auch nochmal spricht. Ja. Worauf ich mich total gefreut habe und nachher klang er ziemlich abgehakt. Ja. Dann hast du Jeff Bridges ist mit dabei und Angela Mort ist ihr Hobby Lansbury. Ja, auf deutscher Seite hast du halt normale Synchronsprecher. Einzig, also, die man vielleicht heute noch kennt, wäre vielleicht Frank Zander, der den etwas durcheinander wirkenden Schmetterling spricht. Mhm. Ne? Der so ein bisschen cartoonig daherkommt. Ja, und wie gesagt, Christopher Lee spricht sich eben selber. Das hat er häufig gemacht, auch in Videospielen oder in weiteren Trickfilmen, beispielsweise in Valhalla. Ja, genau. Den Film gucken wir uns dann auch nochmal an. Dann macht er das eben auch. Du hattest das gerade nochmal gesagt, du warst ein bisschen enttäuscht von Christopher Lee. Ja, ich fand, klang ein bisschen abgehackt. Davon, ich hatte ja schon mal einen Ausschnitt da aus dem Film gesehen, wo er den König Haggard spielt. Und ich fand aber das nicht so extrem. Das war diese Szene da, wo er auf einem Balkon steht und da dem Einhorn die ganzen anderen Einhörner zeigt, die im Meer gefangen sind. Ja, das war noch relativ flüssig. Aber ich meine, gut, Christopher Lee ist jetzt auch kein Muttersprachler, was Deutsch angeht. Ja. Dafür finde ich das also wirklich imposant, dass er selber dann auch darauf Wert legt, sich dann selber oder seine eigene Rolle dann auch tatsächlich zu übersetzen. Ja, ich finde das auch immer noch cool. Ich finde also, er ist auch ein toller Schauspieler, dann klingt das halt ein bisschen. Es ist also, wie es feststellen, in Valhalla ist es ein bisschen flüssiger, weil Valhalla ist, glaube ich, noch mal ein paar Jahre später. Ich glaube, der Film ist vom Ende der 80er Jahre, in dem Fall ein paar Jährchen später. Aber da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir über Valhalla sprechen. Findest du, dass der Film eine Botschaft hat? Ich meine, du hast den Film jetzt wahrscheinlich gerade auch zum ersten Mal ganz gesehen, ne? Richtig verstanden habe. Findest du, dass der Film jetzt irgendwie eine Botschaft hat? Oder ist das einfach nur ein Fantasy-Film? So als ersten Eindruck von dir vielleicht mal? Ich weiß nicht, ob man wirklich so von einer Botschaft sprechen kann. Man kann vielleicht irgendwas da rein interpretieren, was ja ganz auffällig ist, ist, wie das Einhorn ständig irgendwie vom Pferd verwechselt wird. Mhm. Aber sonst ist es halt so ein Who is Who von verschiedenen Märchen, die da alle zusammengemixt werden. Das sind Anspielungen auf Robin Hood, sehr viele Anachronismen irgendwie. Eine Uhr, die in einem mittelalterlichen oder so einem Märchenschloss steht und in einer Welt, die eigentlich sonst halt auch eher technologisch so mittelalterlich ist. Ja. Dann auch die eine Szene, wo der Prinz Liam oder sowas dann anfängt, Kartoffeln zu schälen. Ja, genau. Wo mir dann auch nicht ganz klar war, okay, passt das überhaupt da rein? Du dann sagtest, nee, so Kartoffeln gibt's ja auch erst seit viel später. Mhm. Also, und dann auch dann diese Jagd auf den Drachen von Prinz Liam, und der hat's dann mit so einem asiatischen Schlangendrachen zu tun. Ja. Obwohl wahrscheinlich so ein westlicher, vierfüßiger Drache wesentlich wahrscheinlicher wäre. Wo man dann einfach auch sieht, dass das eine japanische Koproduktion halt auch ist und in der Animation ja, eine fast rein japanische Produktion, da einfach so diese beiden Welten, mittelalterliches oder Fantasy-artiges westliches Setting auf eben diese sehr japanische Produktion trifft. Aber das hast du, glaube ich, in so Mittelalter-Animes relativ häufig, dass da eben diese Anachronismen tatsächlich stattfinden. Ja gut, so die eine Botschaft, die ich in dem Film noch so ein bisschen sehen kann, ist so, öffnet euch Bräuchen, öffnet euch Sagen und Legenden vielleicht so ein bisschen, so die Rückbesinnung aufs Traditionelle. So, ich würde mich selber ja schon als einen sehr aufgeklärten, also wissenschaftlich aufgeklärten Menschen bezeichnen, aber warum sich nicht mal in einem Märchen oder in einer Sage verlieren? Weil das kann ja auch Halt geben oder die eigene Vorstellungskraft anregen. Und ich glaube, das schafft der Film schon. So allein auch diese Szene mit Mami Fortuna, ja, genau, die dann eben diesen kleinen Jahrmarkt sich aufgebaut hat und einen alten Löwen in einen Manticore. Ja, der Löwe war ein Manticore, der Affe ein Satyr. Genau, und die Schlange war dann die Midgard-Schlange aus der nordischen Mythologie. Und das Einzige, was sie dann tatsächlich gefangen hat, war dann diese gruselige Harpie. Und das Einhorn. Und natürlich das Einhorn, aber das Einhorn hat sie natürlich dann auch so zufällig gefangen, sagt Schmendrick dann später. Und der Rest war alles nur Illusion. Illusion und so, Jahrmarktsillusion. Und sie nutzt halt die Gleichgläubigkeit dieser Menschen halt so ein bisschen aus. Und den Leuten, die glauben wollen, spielt sie halt was vor. Und ich glaube, das ist so die Kernaussage dieses Films. Glaub an dich selber vielleicht sogar. Weil das Einhorn ja auch irgendwann in der Sekunde, wo sie sich selber dann entschließt, zur Tarnung zu einem Menschen zu werden, anfängt, sich selber zu verlieren. Und sie verliert den Glauben an sich selber, weil sie das Gefühl hat, alle anderen haben den Glauben an sie auch schon verloren. Oder an es. Ich weiß gar nicht, ob Einhörner jetzt klar männlich oder weiblich sind. Das ist, glaube ich, gar nicht so bestimmt, oder? Weil sie sind Stuten. Doch, ich würde schon sagen, die sind ganz klar weiblich. Okay. Ich habe gerade noch mal eben schnell geguckt, weil wir hatten uns während des Films drüber unterhalten, woher dieser ganze Einhorn-Mythos überhaupt kommt. Und wir hatten die Vermutung geäußert, dass das unter Umständen von Nashörnern kommen könnte. Ja. Und die Wikipedia sagt in einem kurzen Absatz tatsächlich, dass in der Antike die Römer wohl nach Afrika oder zumindest so in diese Bereiche gekommen sein müssen und dort eben tatsächlich auch Nashörnern begegnet sind. Und irgendwann hat sich dann über die Zeit diese Nashorn-Beschreibung verloren und man ist hingegangen und hat dann diesen Einhörnern tatsächlich so ein pferdeähnliches Aussehen verpasst. Und daneben gab es wohl den Brauch, dass man zur Zierde oder sowas Ziegen tatsächlich dann die beiden Hörner zusammengebunden hat, sodass sie sich also irgendwann verbunden haben. Aha. Dass es also wirklich so aussah, als wäre es ein Horn. Und dazu passt eben auch die Darstellung von Paarhufern. Pferde sind ja eigentlich Einhufer, also die haben eben nur einen. Mhm. Also Pferde laufen ja auf einem Finger, wenn man das so möchte. Ja. Ne? Und das, was der Huf ist, ist der Fingernagel. Ja. Und es gibt aber Paarhufer, die eben auf zwei Fingern, glaube ich, laufen in dem Fall. Und Ziegen sind ja Paarhufer. Und daher kommt eben auch die Darstellung mit diesen Paarhufen. Das hast du in dem Film auch gesehen, in dem Fall. Und eben dadurch, dass die Ziegenhörner zusammengebunden wurden, kam eben dieses eine Horn zustande. Das war einfach nur zur Zierde. Und die Menschen hatten damals kein Kabelfernsehen. So, ja. Ne? So, auch die Gelehrten der Zeit haben ja auch teilweise uns hinterfragen voneinander übernommen, was so tierische Beschreibungen ansieht. Das sieht man ja zum Beispiel auch an den Schriften von Aristoteles und den ganzen Griechen, wo da auf einmal beschrieben wird, dass Einhörner sich mit Scheiße einreihen. Was? Ja. Irgend so ein Tier und dann, oh ja, das ist ein Tier, das sich besonders gerne mit seiner eigenen Kot einreibt. Und die lächerlichsten Sachen werden da erzählt. Ja, okay, das ist natürlich dann hingestimmt. Ja. Wie gesagt, der Film ist von 1982. Relativ spät, ich glaube 2010 oder 2011 hat der amerikanische Comic-Verlag IDW, oder wie er von uns auch liebevoll genannt wird, IDW, eine Comic-Bearbeitung rausgegeben. Die habe ich hier in der Hand. Ist auf Deutsch erschienen, bei Panini, wo auch sonst. Eine Zeit später. Du hattest den Comic, den hatte ich dir mitgegeben, eher gesehen als den Film. Ja, stimmt. Ich habe den Comic bei Nerd schon vor einer ganzen Zeit reviewed. Deswegen möchte ich mich da mal ein bisschen zurückhalten erst. Sag mal ein paar Wörter über den Comic. Also, was mir besonders gut gefallen hat, waren die Zeichnungen. Mhm. Ich fand seinen Zeichenstil absolut toll. Ist in dem Fall von René Delis. Ist eine Zeichnerin. Entschuldigung, René Delis. Ja, genau. Hat unter anderem auch Sonic gezeichnet. Für Archie. Wow, das wusste ich gar nicht. Mhm. Zum Ende hin vor allen Dingen wird die Geschichte ein bisschen unübersichtlich. Überhaupt fand ich, alles wird ein bisschen so im Schnelldurchlauf erzählt. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Die Charaktere kommen ja auch irgendwie, zumindest im Comic, ziemlich flach vor. Mhm. Als ich das durch hatte, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, ich würde die jetzt kennen. Mhm. Ja, und daraus habe ich halt geschlussfolgert, vielleicht muss man wirklich erst den Film sehen, um so ein bisschen mit der Geschichte dann auch vertraut zu werden. Und hat dann kann man den Comic vielleicht deutlich mehr wertschätzen. Hat sich das bestätigt? Vielleicht müsste ich den Comic dazu jetzt nochmal lesen. Aber auf jeden Fall, ja, ich finde die Charaktere im Film teilweise schöner dargestellt. Zum Beispiel vor allen Dingen Molly Groover. Eigentlich soll sie ja sehr 35 oder so sein. Ja, sie dürfte auch schon fast Anfang 40 werden. Also ja. So wirkt sie zumindest im Film. Mir sind die Charaktere im Comic eigentlich fast schon zu geschliffen. Also gerade Molly Groove, so sie hat dieses sehr schroffe im Film und auch dieses relativ fast schon verbitterte. Also sie wirkt im Film mit ihrem Leben sehr, sehr unzufrieden. Und ist eigentlich froh, als das Einhorn dann irgendwann zu ihr kommt, dass sie einfach einen neuen Lebensabschnitt anfangen kann. Ja. Durch die Reise mit Schmendrick, diesem Jahrmarktzauberer und dem Einhorn eben. Und im Comic ist sie mir zu jugendlich, sage ich ganz ehrlich. Ja, das gleiche gilt für Schmendrick, der einfach im Film als der absolute Loser dargestellt wird, der einfach wirklich nichts hinkriegt und zwar in ein, zwei Situationen mal so einen Geistesblitz hat und ja, so ein einer von diesen sympathischen Verlierern ist, wenn man das so möchte. Stimmt. Und der ist mir im Comic einfach viel zu handsome dargestellt. Also der ist einfach viel zu gut aussehend. Dafür, dass er eigentlich im Film ein, ja, einfach auch wirklich so ein großnasiger, ja, so ein Kasper ist. Schlachsiger, genau. Kerl mit einer riesen Nase. Und die große Nase hat er hier angedeutet, ja. Aber so der Comic ist einfach dafür zu glatt und irgendwo zu hübsch, ja. Möchte ich fast sagen. Also er kriegt es irgendwie nicht hin, dieses, die Realität ist hässlich. So der Film. Oft. Also Menschen sind nicht so schön wie in vielen Serien und Filmen einfach dargestellt. Und das kriegt der Film relativ gut dargestellt. Und der Comic geht dem Ganzen einfach nochmal entgegen, indem er die guten Charaktere in dem Film, die guten Charaktere aus dem Film hübscher macht und die bösen Charaktere noch hässlicher. Tatsächlich bis zum Teil. Der Comic zeigt noch ein paar Szenen hier, zum Beispiel diese Szene in dem kleinen Dorf, ja, die in dem Film gar nicht vorkommen, die vermutlich aus dem Roman kommt, den keiner von uns beiden gelesen hat. Nee, haben wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das nachholen möchte, weil dafür ist mir der Film einfach viel zu definitiv. Ich glaube, der Roman würde mir den Film kaputt machen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ansonsten ist der Comic von der Handlung her extrem nah am Film. Die Darstellung wird zum Ende hin relativ problematisch, einfach weil, das habe ich glaube ich aber auch in meiner Review damals geschrieben, irgendwann komplett auf Panelbegrenzungen verzichtet wird und man überhaupt nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge man den Bildern noch folgen soll. Und das fand ich damals schon problematisch, wie ich das Comic zum ersten Mal gesehen habe, gelesen habe. Obwohl ich damit jetzt eigentlich kaum ein Problem hatte, als ich das gelesen habe. Mir hat wirklich viel mehr diese hektische Erzählweise gestört, wo ich manchmal teilweise so ein bisschen Gefühl habe, ja, wir müssen auch jetzt noch das reinbringen und die Szene. Ja. Aber ich meine, die hatten damals, ich glaube, das sind, glaube ich, 6 Hefte sind das gewesen. Und du weißt selber, wie schwer das ist, ein Buch tatsächlich sinnvoll in Film- oder Comic-Version. Das, ja, das ist selten wirklich erfolgreich gelungen. Also es gibt wenig Comic- oder Filmbearbeitungen, die in einer Buchvorlage wirklich gut gerecht werden. Also das passiert wirklich sehr selten. Mir wird, glaube ich, jetzt momentan auch kein Positivbeispiel einfallen. Der Hobbit? Ja. Dass man eine Novelle auf 3 Filme aufteilen muss und das streckt und zieht und in die Länge zieht, das nimmst du als Positivbeispiel für eine gute Filmbearbeitung. Also ich sage das jetzt ohne den Film oder das Buch jemals gelesen oder gesehen zu haben, aber allein von der Idee, eine Novelle so weit aufzuziehen, dass man auf jeden Fall 3 Filme hat und da so viel Geld wie möglich rausziehen kann, ich weiß nicht, ob man das als Positivbeispiel nehmen kann. Ich weiß nicht. Unter Vorbehalt, weil ich habe weder Buch und Film jemals konsumiert. Ja, die Sache ist halt, ich finde, es lohnt sich wirklich da in diesem Fall das Buch in 3 Filme aufzuteilen, weil zum einen hat man dann auch wirklich genug Zeit, die Geschichte jetzt nicht so zu so schnell ablaufen zu lassen, und außerdem, was die ja auch meiner Meinung nach sehr gut hingekriegt haben, ist den Hobbit und die anderen Herr der Ringe Filme, die bereits raus sind, so wirklich in einem Universum spielen zu lassen, dass man auch glaubt, dass es jetzt die gleiche Welt ist, das gleiche Mittelerde. Ja. Wenn man der Hobbit liest, dann ist das doch manchmal noch ein bisschen kinderbuchartig, muss man einfach sagen. Weil es das ja auch war. Ja. Ne, Tolkien hat das ja damals für seine Kinder damals auch geschrieben. Ich möchte mal hier einen Haken machen, sonst diskutieren wir über den Hobbit, und ich will da gar nichts zu sagen, weil ich, wie gesagt, ich kenne es nicht. Mhm. Vielleicht? Nein. Niemals. Gut, Bottomline für den Film. Ach ja, Bottomline, ich würde sagen, kann man mal gesehen haben. Sollte man sich vielleicht auch mal antun, aber ja, so ganz so. Es wäre so ein Film, der viel so durch Nostalgie irgendwie an Wert gewinnt. Also ich fand ihn jetzt auch nicht so überragend, aber ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also allein durch seine Qualität ist er, glaube ich, nicht zu diesem Klassiker-Status gekommen. Es ist, also der Film ist einfach animationstechnisch relativ abgehackt. Daran merkt man auch das Alter. Es ist eine japanische Produktion. Man darf, wenn man jetzt sagt, japanische Produktion, man darf nicht davon ausgehen, dass man jetzt einen Ghibli-Film vor sich hat. Mhm. Auch wenn möglicherweise Leute, die später dann bei Ghibli gearbeitet haben, auch an diesem Film mitgearbeitet haben. Es ist halt einfach kein Ghibli. So, das darf man jetzt nicht erwarten. Bist du fertig mit deiner Bottomline? Sonst würde ich nämlich. Oder möchtest du noch was dazu hinzufügen? Ich war doch mal ganz interessiert, das Buch zu lesen. Mhm. Einfach mal zu sehen, weil irgendwie muss die Geschichte ja, muss es ja einen Grund dafür geben, dass die Geschichte so ein Erfolg wurde. Auch wenn der Autor selbst total von seinem, von dem wie das Buch eingeschlagen ist, davon auch überrascht war, auch ein bisschen so eingeschüchtert, weil das hat so sein ganzes späteres Werk total überschattet. Ja. Das ist, glaube ich, damals, wie heißt es denn noch, Harper? Harper Lee? Harper Lee, der ist das auch passiert. Ja. Der hat damals How to Kill a Mockingbird geschrieben und hat, glaube ich, danach nie wieder was geschrieben, weil er so groß war. Er hat sich nie wieder getraut, irgendwas zu machen. Genau. Ja, meine Bottomline ist, wie gesagt, das ist ein Film aus meiner Kindheit. Und ich habe damals die erste Hälfte dieses Films immer sehr gerne gesehen. Mhm. Weil die erste Hälfte ist sehr bunt und sehr hell und auch sehr schön. Und je länger der Film dauert, desto düsterer und gruseliger wird er auch. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit den Film ungefähr bis zur Hälfte gesehen habe. Und dann habe ich ihn ausgeschaltet und habe nicht weitergeguckt tatsächlich. Und ich habe den Film, glaube ich, zum ersten Mal bewusst ganz gesehen, da war ich schon erwachsen. Wann immer ich den Film dann nochmal gesehen habe, je öfter ich ihn dann nochmal gesehen habe, desto weniger gefällt er mir. Der Film zieht sich zum Ende wie Kaugummi. Es ist also tatsächlich, auch heute war das wieder so, als wir ihn gesehen haben, ich habe in der letzten halben Stunde, wie immer, wenn ich den Film gesehen habe, das Interesse verloren. Weil alles, was in der letzten halben Stunde passiert, ist irgendwie so ein überphilosophisches Geschwurbel. Und ja, du bist das letzte Einhorn und ich will dich besitzen. Und sie ist da, ich bin überhaupt kein Einhorn, was willst du überhaupt von mir? Und dann ist da dieser Prinz, der scharf auf sie ist und weil sie so ein hübsches Mädchen ist und so unschuldig wirkt und so zart und der stiefelt die ganze Zeit hinter ihr her und der geht mir nur auf den Sack, der Kerl. Der ist inhaltslos, der ist blasiert, der ist behängt mit irgendwelchen Orden. Ne? Also von allen Filmen, die ich aus meiner Kindheit kenne und die ich als Kind hochgeschätzt habe und wirklich gemocht habe, die Erinnerung ist die erste halbe Stunde, die erste Dreiviertelstunde, vielleicht die erste Stunde, wo auch dieser Schmetterling, gesprochen von Frank Zander, dann irgendwann kommt und sagt, sie fragt den Schmetterling, weißt du meinen Namen? Und er sagt, ja, du bist Miss Piggy. Nein, ich habe als Kind vom Boden gelegen vor Lachen. Nein, da habe ich mich auch dieses Mal total drüber gefreut. Also diese Ich hab am Anfang, glaube ich, noch gesagt, gleich kommt der Schmetterling und dann kannst du den Film ausmachen. Ja, weil das ist genau meine Lieblingsszene und das ist, glaube ich, in den ersten 10 Minuten oder so. Ne? Die Szene wird im Comic noch ein bisschen ernster dargestellt, wahrscheinlich so, wie sie im Buch auch gemeint ist. Der Schmetterling ist auch nicht diese Cartoon-Figur mit diesem Hut und allem, sondern er ist ein bisschen schmetterlingsmäßiger dargestellt. Und auch beim Comic, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich nach der ersten Hälfte dann auch schon genug. Meine Bottomline ist, für mich ein reiner Nostalgiefilm, nichts anderes, als Kind schon die letzte Stunde, Dreiviertelstunde, schon über letzte halbe, Dreiviertelstunde, eigentlich kaum noch interessant, weil das wirklich Fantastische und Schöne passiert in der ersten Hälfte des Filmes. Und von allen Nostalgiefilmen in meiner Kindheit ist das tatsächlich the least favorite, also der am wenigsten. Also ich bin da heutzutage längst nicht mehr so begeistert von wie damals als Kind. Muss ich ganz ehrlich sagen, also für mich hat dieser Film nicht mehr die Bedeutung, die er mal hatte. Und das hört man, glaube ich, was Zeichentrickfilme angeht, von mir relativ selten, weil normalerweise bin ich immer so, yeah! Und hier, total der alte, verschrobene Zeichentrickfilm und keiner kennt ihn außer mir und guckt ihn und yay und gibt 30 Euro aus, wenn ihr den Film nur noch auf einer alten, abgespulten VHS-Kassette findet und keine Ahnung. Ne? Aber den Film spart ihn euch. Also mal ganz ehrlich, wenn ihr den Film irgendwie, also guckt ihn euch einmal an, damit ihr sagen könnt, ja, ich habe das letzte Einhorn gesehen, aber ansonsten. Läuft ja auch regelmäßig im Fernsehen. Ja, als Pausenfilm, meistens so Richtung Weihnachten oder Ostern. Ja. Ne, das ist wie so ein typischer Lückenfüller, wenn die Leute nicht mehr wissen, was sie sonst zeigen können. Meistens so auf RTL 2, da lief der früher immer schon. Oder Kabelkanal. Ja, wie gesagt, ne, skip it. Du bist das Letzte! So. Ich wusste, dass du das Letzte warst. Rocky and zwar angefangen um 4, jetzt ist es 6:30. Ja. ich habe noch ein paar Sachen zur Hausmeisterei zu sagen. Erstmal hat sich diese Geschichte mit den Comic-Cookies aus der letzten Sendung inzwischen aufgeklärt. Wenn ihr da das Genaue nochmal erfahren möchtet, könnt ihr euch einfach die aktuelle Folge der Comic-Cookies anhören. Ich glaube, das ist Folge 23 oder 24, ich bin mir gerade nicht sicher. Einfach da nochmal reinhören. Da erklärt Breedstorm nochmal ganz genau, wer das gemeint hat. Wir waren also wirklich nicht gemeint. Das war also wirklich ein Missverständnis meinerseits. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich möchte nochmal auf einen Punkt eingehen. Breedstorm sagt im Laufe der Zeit, also wie gesagt, so Podcasts wie Hoaxilla wären gemeint gewesen, ein Podcast namens Podcast, was von Geocaching-Podcast sein muss, oder eben auch Stay Forever, also Hoaxilla und Stay Forever höre ich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Hoaxilla höre ich noch aus der Zeit, wo wir noch in Münster gesessen haben. Und auch Stay Forever höre ich, glaube ich, von Anfang an. Ich sag mal so, die Einspieler sind bei den beiden Podcasts, also die Bumper oder Jingles, wie man immer das jetzt auch nennen möchte. Ich bin da jetzt auch nicht so nitpicking und achte da jetzt drauf. Die gehören zu den beiden Sendungen schon durchaus dazu. Ich sag mal so, dieses Missverständnis konnte nur deswegen entstehen, weil Breedstorm halt die Kritik nicht dahin geführt hat, wo sie wirklich sein musste. Denn wirklich bei Hoaxilla, Stay Forever oder Podcast. Dieses Missverständnis wäre nicht passiert und ich habe mich auch nur deswegen angesprochen gefühlt mit unserem Podcast, einfach weil, keine Ahnung, hier kling, kling, klong, kommt bei uns halt alle 5 Minuten vor. Ist halt so. Das haben wir wirklich sehr oft. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen dafür, dass ich der Breedstorm so angegangen bin in der letzten Sendung. Das war so nicht gemeint, aber wie gesagt, so ein Missverständnis gesteht nur dann, wenn man diese Kritik nicht den Leuten zukommen lässt, die sie betrifft. So viel zu dem Thema. Dann müsste bereits erschienen sein die erste Sendung mit dem Nerd. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Max mag mein Titellied nicht. Naja gut, kann man nichts machen. Hört mal rein, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, wie die Sendung vielleicht besser werden könnte oder sowas, teilt mir das mit. Am schnellsten geht das über meinen Twitter-Account @nerdnerdnerd_de. Und da werden wir auch gleich beim nächsten Thema. Der Podcast hat jetzt auch schon seit letzter Sendung einen ganz eigenen Twitter-Account und zwar heißt der @nnn_podcast und dort findet ihr alle News und Meldungen, die unseren Podcast betreffen. Wann wir aufnehmen, wenn wir unterwegs sind, so kleine Meldungen, wenn wir mal irgendwie was machen. Wenn ihr regelmäßige Gedanken haben möchtet über News oder irgendwelche Pressemitteilungen großer Comicverlage, empfehle ich euch unsere Twitter-Seite. Die findet man wo, Max? Unsere Facebook-Seite, Entschuldigung. Die findet man wo? Auf Facebook unter Nerd Podcast. Wahnsinnig, dass man unsere Facebook-Seite auf Facebook findet. Ja, das ja. Nerd Podcast geht einfach auf Facebook und gibt Nerd Podcast an. Richtig. Das findet man. Dort schreiben Max und ich regelmäßig über irgendwelche News und weiß der Geier. Ich habe jetzt neulich noch über die Schauspielerin von Harley Quinn was geschrieben. Ich glaube, ein einfaches Oh yeah! Ja. Perfekte Casting-Entscheidung, möchte ich da nur sagen. Und auch Jared Leto ist nicht unbedingt die schlechteste Wahl für den Joker. So, das nochmal eben abzuhandeln. Ja, Max, Previews, jetzt! Ja, die Previews. Soll ich anfangen? Nö. Ja, natürlich! Hau raus! Ich fange jetzt einfach an. Hau raus, Schnalle! Ab 21. Januar 2015 kommt Batman und Robin 38 in den USA raus. So genau weißt du das? Ja, das habe ich mir so genau aufgeschrieben. Am 21.01. um 14:45 Uhr. Es ist 19:10 Uhr. Herzlich willkommen beim ZDF. Hier ist die Hitparade. Ich bin Dieter, der Thomas, der Heck. Was? Es wird wieder von Patrick J. Tomasi geschrieben und falls ihr es noch nicht gehört habt... Peter J. Tomasi. Peter J. Tomasi, habe ich das nicht gesagt? Du hast Patrick J. Tomasi gesagt. Was? Ja, ja. Das ist kein Seestern. Ja, von Peter J. Tomasi, Batman und Robin 38. Und Achtung, Spoiler, falls ihr es noch nicht gehört habt. Steffen lacht. Es ist so lächerlich. Ja, bitte. Es ist so lächerlich. Ja, sag es. Robin hat Superkräfte. Ach, darüber lachst du. Ich hab auch mein Pinselholz. Ich dachte, du lachst erst darüber, dass ich Patrick gesagt hat. Da hab ich doch vorher drüber gelacht. Ich lache mich doch jetzt fertig. Jetzt lache ich über das Nächste. Ich lach in 3 Minuten schon über den übernächsten Witz. Also bitte. Ja, gut. Auf jeden Fall, Damien ist zurück. Damien Wayne. Der hat Superkräfte bekommen. Steffen findet es lächerlich. Ich weiß, es ist ulkig. Wir reden im nächsten Jahr nochmal detailliert über Robin Rises. Da haben wir beide schon drüber gesprochen. Es wird eine eigene Sendung über das Thema geben. Oder zumindest einen relativ großen Beitrag. Das haben wir schon besprochen. Und da werde ich dann nochmal genau meine Meinung über diesen Fauxpas reden, den sich die Comic-Autoren und Redakteure da... Es ist Bullshit. Das ist der größte Bullshit, den DC sich in der New 52 erlaubt hat. Robin oder... den Charakter zurückzuholen, okay, das habe ich gesagt, ist abzusehen. Ja. Aber ihn so zu. Wir reden im nächsten Jahr darüber. Ich möchte da jetzt einfach nichts weiter zu sagen. Naja, ich kann mit der Idee leben. Ja, das ist genau das, was mich irritiert, aber bitte mach weiter. Gut, dann am 18. Februar. Geht schon wieder los! Um 17.31 Uhr! Bitte! Titan Comics bringt The Michael Moorcock Library Volume 1 Eric of Many Bonnet wieder raus. Das sind aber die originalen Comics aus den 70ern, glaube ich, oder? Oder aus den 80ern? Von wann kamen die? Nee, das kam von 1984 von Pacific Comics. Oh, das war der Comic-Verlag von Jack Kirby. Ja, darf man allerdings nicht verwechseln mit Marvel Graphic Novels Volume 2. Das ist von 1982 und das war dasselbe Kreativteam, nämlich Roy Thomas und P. Craig und Michael T. Gilbert. Ja, Roy Thomas ist ja... Also das ist dir, glaube ich, nämlich passiert, als du das im Katalog gesehen hast. Ja, stimmt. Aber Roy Thomas, der hat ja auch damals Conan geschrieben. Ja, ich glaube, der kommt daher. Ja, genau. Das hatte ich, ja. Mhm. Gut, und worauf ich mich auch noch freue, ist Jeff Lemire's Hawkeye. Jeff Lemire, ehrlich? Jeff Lemire schreibt Hawkeye, der jetzt für DC Green Arrow geschrieben hat. Ja, ja, ja. Der Run ist gerade vorbei. Habe ich ganz gelesen, fand ich auch gut. Und was der... Jeff Lemire schreibt Hawkeye. Ja. Das will ich auch lesen. Hammer. Ja, ist Hammer. Ich finde sowieso Jeff Lemires Arbeiten eigentlich ziemlich cool. Seit Demon Knights damals ist es tatsächlich also mein Geheimtipp. Schreibt aktuell, glaube ich, bei DC, dass das, was ich lese, Justice League United, ist momentan extrem Zucker. Ja. Ja. Hm. Okay. Zeichnung von Ramon Perez. Mehr habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Das waren ja so meine Previews. Was? Zu welcher Uhrzeit kommt das Heft raus? Nein. 13:48 Uhr. Und 25 Sekunden. Ich habe jetzt nur Sachen aus dem Januar rausgeschrieben, weil das so der nächste Zeitraum ist, wo ich mich auf Sachen freue. Ich glaube, das kommt. Ja, bis auf eins, glaube ich. Da weiß ich gar nicht, wann es genau rauskommt. Und zwar im Januar erscheint bei DC, Achtung, Scooby-Doo Team Up Nummer 8. Das ist eine relativ abgedrehte Serie, wo Scooby-Doo und Mystery Inc., also eben Shaggy und wie die alle hießen, Daphne, ist dann eben teilweise mit alten DC und aber auch Hanna-Barbera Charakteren zu tun bekommen. Größtenteils aus diesem animierten Universum, damals auch teilweise Filmation und andere Dinge, hatten schon teilweise damit zu tun. Ich glaube, es gab ein Team-Up mit Scooby-Doo und oh Gott, wie ist nochmal der erste Hund von Batman? Titus oder Ace? Ich bin mir gerade unsicher. Ace. Da gab es ein Heft oder auch mit Batmite. Wonder Woman war schon mit dabei. Und im Januar verschlecht's die Scooby-Gang in die Welt der Jetsons. Man kennt auch die Jetsons, diese Future Family oben im Weltraum. Und wer auch noch einen Auftritt in dem Heft haben wird, ist der Spectre. Das klingt nach einer Menge verschwurbeltem Spaß und ich habe da richtig Bock drauf. Ist schon bestellt. Scooby-Doo Team Up Nummer 8. Der Spectre, von Erde 2, ja, genau. Spectre, das könnte lustig werden. Ja. Aber, Passt da gut rein. Aber Space Age Spectre, also nicht irgendwie dieser Mystery Spectre, sondern wirklich dieser Space Age Spectre. Dann erscheint bei DC im Januar das Multiversity Multiverse Guidebook. Das heißt, der Leitfaden durchs aktuelle DC Multiverse. Das könnte wahnsinnig spaßig werden. Es sind noch einige Comic-Geschichten mit drin, aber der Fokus liegt eben auf dieser Erklärung des Multiverses. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Ist ein 8-Dollar-Buch, hat aber dafür auch irgendwie 80 Seiten und ich glaube zwei kleinere Comic-Geschichten, unter anderem der Atomic Knight Batman und der Chibi Earth Batman von Erde 42, also die hier von den Little Leaguers, dieser Anime, kleine, niedliche, mit dem großen Kopf Batman, haben da ein Crossover. Bei IDW geht's im Januar los mit Powerpuff Girls Super Smash Up. Das heißt, Super Secret Crisis War, was ja derzeit aktuell läuft, wird dann fortgeführt in den Powerpuff Girls Comics. Und die verschlägt es dann auf eine Reise durch dieses Cartoon Network Multiverse. Ich glaube, so langsam lässt sich bei mir so ein roter Faden erkennen mit dem Multiverse. Ich mag diese Geschichten halt einfach, wenn so krasse Crossover. Da wird es dann auch Charaktere geben, die momentan in Super Secret Crisis War ein bisschen weniger beleuchtet worden sind. Nämlich unter anderem die Charaktere aus Camp Laszlo. Das war dieser kleine Affe mit der schiefen Nase, kennst du auch, ne? Kenn ich. Der hatte auch Auftritte. Zumindest ist auch vorne auf dem Cover drauf. Das würde mich sehr freuen, wenn da auch Charaktere eben auftauchen, die jetzt in Super Secret Crisis War nicht so wirklich groß angelegt sind. Und auch bei IDW gibt's dann im nächsten Jahr, ich habe jetzt gerade keinen Monat dafür, eine neue Serie namens Mutanimals. Mutanimals war in den späten 80ern, frühen 90ern eine Spin-Off-Serie zu den Turtles. Und zwar ist das eine Serie, die hat Archie damals ins Leben gerufen zuerst. Ich weiß gar nicht, wer damals in diesem Team war, aber es waren halt so ziemlich alle tierischen Mutanten, außer die Turtles selber. Mhm. Und IDW geht mit einem neuen Roster tatsächlich hin und lässt diese Serie wieder aufleben. Da sind halt Charaktere drin wie Old Hope, diese Katze, dann dieser Gecko mit dem Skateboard, so ein 90s-Charakter, dann diese, weiß ich nicht, diese Army-Krabbe mit dem Mülltonner auf dem Rücken, dann Pitch and Pete, diese total bescheuerte Taube, die so großartig ist. Dann aber auch, ich glaube, Razor heißt der, oder ich weiß gerade gar nicht, wer das ist. Auf jeden Fall dieser Schnappschildkröte, die es auch damals im Film gab. Die ist auch mit in diesem Team drin. Und das könnte ein großer Spaß werden. Zumindest ist eine tolle Ergänzung zum Turtles-Universum bei IDW. Und last but not least, New Avengers Nummer 29 im Januar. Vermutlich, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, vermutlich der erste Auftritt des Beyonders im aktuellen Marvel-Universum. Und wahrscheinlich auch der Startpunkt von Secret Wars. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Bin gespannt, ob es wirklich der Beyonder ist. Weil du sagtest mal so wunderschön, Covers always lie. Und das könnte da auch ein Fall sein. Aber wir warten mal ab. Ja, das waren meine Previews. Ja, wir müssen jetzt auch Schluss machen. Wir sind vorbei. Tschüss! Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Feelings. We'll prove them wrong. Unicornia. We will sing your song and rise above. Unicornia. We will defeat them with your love. You are the most beautiful unicorn I've ever seen. So don't let them bring you down. Just keep fighting. they cause two wrongs, they'll make up. Und da wird immer auch so hin und her. Ja, du kannst dich ganz normal bewegen, Max. Du musst nicht so langsam dich bewegen. Das ist, Max, bei Podcasten zu beobachten, ist wie Zeitlupe im Leichtathletik-Sport. Übertragungsfernsehen.